So, liebe Zuhörer, willkommen bei unserem zweiten Podcast. Ich spreche nur kurz rein, um mich vorhinein zu entschuldigen. Wir haben im Soundmix, habe ich ein bisschen was verkackt. Der Lukas ist ein bisschen leiser als ich und ich hatte jetzt keine Lust, tatsächlich jetzt alles vorher jetzt nochmal als Nachhinein abzumischen, ihn lauter zu machen, mich leiser zu machen etc. Auf alle Fälle, entweder macht ihr halt lauter und eure Boxen ertragen meine laute Stimme oder ihr nehmt nur mit mir wohl lieb und vergesst, was der Lukas so erzählt. Auf alle Fälle achten wir beim nächsten Podcast so drauf. Auf alle Fälle wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei unserem zweiten Podcast. 99. 1, ey, der Shit ist sogar vegan, Alter. Ja, wenn es ein Multivitaminsaft ist, dann glaube ich da nicht, dass da Milch drin ist oder irgendein Schweinebein. Junge, der Shit ist vegan. Steht extra drauf. Der Shit. Mit Vegan-Siegel. Mit Vegan-Siegel. Von welcher ist das? Von Aldi oder von Netto? Oder? Valensina, Alter. Valensina. Ich kaufe doch hier kein Billig-Shit von Aldi oder Netto. Ist Valensina Eigenmarke oder was? Ja, kriegst du beim Rewe und sonst irgendwo noch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal gucken. Beim Rewe kriegt er das. Ja, Valensina Deutschland. Mönchengladbach, Alter. Mönchengladbach, Alter. Zeit kann man schmecken. Ja gut, wenn er abgelaufen ist, dann schmecke ich dort auch die Zeit in so einem Multivitaminsaft. Okay, warte. Das Einzige, was mit der Zeit nicht stärker, nicht schlecht wird, ist Alkohol. Im Gegenteil, wird besser. Nicht jeder Alkohol. Ja, welcher denn nicht? Ja, zum Beispiel Weißbier. Bier wird irgendwann schlecht. Ja, was heißt schlecht? Es schmeckt halt nicht mehr. Es wird halt malzig. Schmeckt halt nicht mehr. Punkt aus. Es schmeckt schlecht, halt nicht mehr. Scheiße. Ja, aber es macht es dadurch ja, nicht. Aber. Es macht es nicht ungenießbar. Gibt auch Feinschmecker, die. Kannst da nicht mehr mögen genießen. Den. Mach mal einen Test. Wenn du so Weizen ein Jahr im Keller stehen hattest und das dann aufmachst und dann alles vollsaut, da ist bei mir mit Genießen vorbei. Ja, dann musst du vorher das Weizen umdrehen, damit das alles, was sich im Boden gelagert hat, sich mal verteilt nochmal. Aber trotzdem schäumt es alles komplett weg. Ach, hey. Wenn es ein Jahr im Keller steht, mein Freund. Dann steht's halt ein Jahr im Keller. Ja, eben nicht. Okay, ja, herzlich willkommen, Leute, bei unserem Podcast hier. Zweiter Versuch. Die Aufnahme läuft. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, Lukas. Schon seit 2 Minuten. Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. War auch nicht so vorher abgesprochen oder so. Nein, auch ohne Einzählen und nichts und ohne Cut. Ja. Gar nichts. Also ist dein Mikro startbereit, also wir können wirklich starten. Ich bin vollkommen startbereit, hochmotiviert. Vollkommen startbereit, voll motiviert. Das ist super. Bist du das denn wirklich oder sagst du das nur für die Aufnahme? Teils. Warum? Also ja, was? Du musst ja, also ein bisschen musst du da schon motiviert sein, dass du das machst. Ja, das stimmt. Kannst du nicht alles spielen, du musst da schon ein bisschen was. Du musst ein bisschen was hinter dem stecken, was du tust. Und was steckt hinter dir? Was hinter mir steckt? Ja, also ich habe eigentlich nichts Besseres zu tun, weißt du? Ja, mir ist eigentlich nur langweilig und wenn du was machst, dann mache ich gern mit. Dann machst du gern mit. Ja. Alles gern mit. Aber so alleine kann ich mich schwer motivieren, weißt du? Ja, das mit der Motivation ist so eine Sache, das kommt und geht immer. Ja, ich brauche immer so einen Gruppen, nicht Zwang, aber so eine Gruppendynamik. Ja, das stimmt. Also wenn man etwas mit einem Freund machen kann, dann kann man es auch irgendwie besser machen. Irgendwie faktastisch habe ich gelesen, irgendwie man lebt selber gesünder, wenn der eigene Partner oder irgendein Freund selber auch Sport macht oder sowas. Und nicht raucht und so. Also man irgendwie, das ging darum, man kann sich das Rauchen leichter abgewöhnen, wenn der andere auch genauso aufhört oder nicht Raucher ist und gesünder lebt, dann kann man das irgendwie machen. Ja, so Team motiviert einfach mehr. Ja, Team. Ja. Ich kann mich halt selber gar nicht motivieren, also zu irgendwas. Ich muss immer irgendwie einen Grund haben. Was habe ich gelesen gestern, was auch gerade, das muss ich jetzt raussuchen. Hier Motivationsregel Nummer 7 oder so, oder Faulheitsregel Nummer 7, warte, das muss ich jetzt vorlesen. Wo habe ich denn, komm schon, Die Faulheitsregel. Da, Faulheitsregel Nummer 7. Aufräumen muss man erst, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. Das, glaube ich, beschreibt uns beide ziemlich gut. Ja, was, was, Problem. Was Motivation angeht. Ne, man muss ja die Grundbedürfnisse muss man halt abdecken. Ne? Essen. Ja, ja, ja. Und Sex und WLAN. Ne? Das muss abgedeckt sein. Ne? WLAN, ja. Das gehört dazu. Die Grundbedürfnisse. Psst, Handy mal, das wird jetzt ausgemacht. Ne? Du machst dein Handy auch schön auf still. Ne? Das hättest du vorher machen können, mein Freund. Ja, aber so wirken jetzt die, wirklich jetzt ein bisschen jetzt wirklich important, weißt du. Ja, mein Handy ist immer auf komplett lautlos. Das stimmt, wenn man dir schreibt, da kann man warten, man Ewigkeit auf eine Antwort. Ja, ich hatte gestern, war das gestern? Nee, vorgestern, am Samstag hatte ich mein Handy daheim vergessen und den ganzen Tag ohne Handy. Kannst du dir das vorstellen? Einen ganzen Tag ohne Handy? Ja, in der Arbeit, aber dann, aber gut, mit dem Handy. Ja, klar, in der Arbeit, natürlich. Ja, gut, in der Arbeit hast du bestimmt WLAN, oder nicht? Ja, aber du hast halt kein WhatsApp und... Ja, aber dann zählt das doch nicht, weil das Einzige, was am Handy ist, ja gar nicht... Gut, es gibt viele Leute, die sind von diesem WhatsApp abhängig, aber bei mir persönlich, ich kriege jetzt auch nicht so viele Infos. Ich schreibe jetzt auch nur, wenn ich jetzt Infos austauschen will und ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Gruppenschreiber. Also für mich ist WhatsApp nicht so wichtig. Also bei mir geht's halt tatsächlich, ja, okay, ich gehe schnell ins Internet, schau auf Instagram, schau auf Twitter, Facebook oder so oder halt irgendeine andere News. Das ist aber, das, wenn du halt WLAN hast, dann zählt das, finde ich, nicht. Okay, ja gut, aber ich stand halt mit meinem Mischpult mitten in der Menge und da irgendwas am Laptop zu machen, schaut da ein bisschen blöd aus bei einem Tanzball, wo alle mit dem Anzug und Abendkleid um dich rumstehen und du, keine Ahnung, dir Twitch I'm a Cutie Pie reinziehst. Kommt jetzt, glaube ich, nicht so cool. Mann. Handy kannst du halt einfach, ist halt nicht groß. Weißt du, ja, Laptop ist auch noch auf dem Beamer verbunden, weißt du? Auf die Boxen, ja, auf mega laut. Ja. Nee. Ja, mir ist mir WhatsApp irgendwie wichtiger als alles andere, weil irgendwie ich mag halt mehr so das Persönlichere und nicht so das Passive, weißt du, so dieses Gucken, so, okay, was treibt jetzt der, sondern eher so, jo, was treibst du, was treib ich? Verstehst du? Ich merk's, ja. Aber ich hab's überlebt, ich hab's gar nicht seltenst vermisst, aber ich hab's vermisst. Noch keine Schweißausbrüche bekommen, Entzugserscheinungen, oh, wo ist mein Handy? Nee, so weit kam's dann nicht. Ja, aber als ich dann daheim war, hatte ich dann irgendwie 3 verpasste Nachrichten. Und da dachte ich mir dann schon irgendwie, ja, um 3 dann, wo ich dann daheim war, ja, ist jetzt ein bisschen spät. Ja, das aber, so ist das Leben, so ist WhatsApp. So ist WhatsApp. Ja, aber die ganzen Leute fangen ja auch erst so nach den Schulen, nach der Arbeit so richtig an zu schreiben, weil man darf ja offiziell nicht während der Arbeit das Handy nutzen. Und du hast so eine Arbeitszeit bei dir, du hast ja immer eher abends arbeiten, ne? Ja. Ja. Ich habe kein Problem mit dieser Regel. So, ja. Apropos Regel, wie läuft es denn so mit deiner Regel? Blutest du immer noch aus dem Penis? Alter, der war nicht gut. Der war nicht gut. Okay. Ja, aber apropos Regel, sind wir ja lange wach geblieben. Ne? Wir haben beide ja einen mega geilen Film geguckt. Den absoluten Bollywood-Blockbuster, nämlich Bahubali 2, The Conclusion. Und der Lukas kann euch mal was über Bahubali 1 erzählen und warum ihr, wenn eure Freundin sagt, ich will unbedingt einen Bollywood-Film schauen, ihr sagen könnt, Schatz, ich hab da was. Naja, das ist der beste Mix. Das ist ja ein Film für Männer und für Frauen. Ja, du hast das typische, klassische Bollywood-Elemente, ja, sind ja vorhanden, wie das Tanzen und die schönen Momente, die schön dargestellt werden und episch dargestellt werden, die Liebe, die einfach ja in den Tänzen verkörpert wird und ja, und für den Mann hast du einfach brachiale, super geil übertriebene Slow-Motion-Action-Szenen drin. Ja. Und was das Interessanteste an dem ganzen Film ist, dass du eigentlich nicht verstehst, was ja die ganze Zeit eigentlich passiert. Ja? Wer jetzt diese Person ist, wer jetzt der Charakter ist. Es wird kein Charakter vorgestellt, es geht einfach los und dann passieren einfach Dinge in dem Film und du fragst dich, Alter, was geht? Ja? Sollen wir jetzt hier spoilern oder... Herbert, was ja, wir oder? Müssen jetzt, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail gehen. Nicht so deep, okay. Nein, weil es gibt halt einen Twist, wo du dann raffst, was passiert und du denkst dir, what the fuck, warum machen die das so? Also nicht im Sinne von, das ist schlecht, sondern einfach nur, warum? Einfach nur, warum? Warum löst man das so oder warum hat man das jetzt so gemacht? Was man vielleicht noch sagen sollte, der Film spielt im alten, kann man sagen, Mittelalter von Indien. Ne? Also es ist indische Mythologie. Schild und Schwert. Ja, also es ist so ein Mittelalterfilm, der halt in Indien spielt. Und da ist halt, es geht so ein bisschen es ist so eine typische Heldenreise. Ne? Es geht um den Helden Bahubali und seine Geschichte. Ne? Warum heißt er Bahubali? Beziehungsweise vielmehr, wieso nennen ihn alle Bahubali und so weiter und so fort. Ja, und da wollen wir euch nicht zu viel verraten, außer dass es halt diese typischen Bollywood-Elemente gibt, singen, tanzen, er will sie und sie will ihn, aber sie will es am Anfang nicht und er rennt ihr zuerst hinterher und am Ende haben beide den Kampf und beide verlieben sich in sich und so weiter und so fort. Also das ist typisches Bollywood. Also es geht schon, wenn man Bock auf so Bollywood-Geschnulze hat das definitiv dann. Ja, und er ist auch witzig, also du musst jetzt nicht Bollywood-Fan sein. Er ist halt schön trashig, das würde ich mal sagen. Ja, richtig, er ist richtig trashig. Er ist halt, wenn ihr so Bock auf so einen richtigen Bollywood-Trash-Film habt und eure Freundin überraschen wollt, dass die jetzt so mega den romantischen Bollywood-Film mit diesen typischen, es gibt ja einen und denselben Schauspieler, der hat gefühlt schon 1000 Filme gemacht. Weißt du, der Til Schweiger von Indien, bloß, dass er dort erfolgreicher ist und wahrscheinlich bei den Frauen beliebter. Und die Filme wahrscheinlich besser sind. Aber im Endeffekt... Und das Lustige ist, er kriegt zwei verschiedene Rollen. Und das verwirrt einen so ein bisschen. Ja, aber es ist nicht dieser Schauspieler, das wollte ich sagen. Es ist Ach so, eben, nicht der, okay. Es ist eben nicht dieser Schauspieler, weil der ist auch schon so um die 50, geht wahrscheinlich bald schon auf die 60 zu. Der wirkt jetzt nicht mehr so hip und frisch. Man kann auch sagen, ich glaube, der George Clooney, das ist aus Indien, würde ich mal sagen. So sehr hat er den Verehrungsstatus, dieser typische Schauspieler. Und das ist jetzt ein neuer, junger... Ne, und und der Lukas hat es jetzt vorweggenommen, spielt zwei verschiedene Rollen und man weiß nicht, warum er das so gemacht hat, aber jetzt wollen wir auch nicht zu viel verraten, weil nehmen wir tatsächlich sonst noch zu viel vom Film weg. Auf alle Fälle, wenn ihr auf so einen Trash steht und Bollywood mögt, dann ist das so die ultimative Kombination daraus. Vor allem jetzt auch der zweite Teil, den wir geguckt haben, ne, weil wir haben vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr haben wir Bahubali 1 geguckt gemeinsam und dann haben wir gestern Nacht gesehen Bahubali 2, The Conclusion ist jetzt raus und haben uns gestern Nacht gegönnt und dann der Film ist auch typisch, hat auch die typische Bollywood-Länge, also mindestens, also ich glaube 2,5 Stunden, das ist eigentlich fast schon kurz für einen Bollywood-Film, aber fast drei Stunden, ja, also und dann war es auch dementsprechend spät. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wegen Regeln und so, während diesem Film, ich gebe auch zu, habe ich zwischendurch auch andere YouTube-Videos geguckt nebenbei, weil das war auch noch es war auf indischer Originalsprache, Alter, mit englischen Untertiteln. Alter. Und sagen wir mal so, man muss nicht immer die Texte mitlesen, um die Handlung mitverfolgen zu können, vor allem im Kampf, ne? Also während man kämpft, da bewundert man nur die schönen Bilder. Da habe ich auch ein Video geguckt. Von diesem, wie heißt dieses ganz spezielle Schlafen, wo du nur ein paar Stunden schläfst und dann dafür über den Tag verteilt halt Powernaps machst. Und der hat dann quasi davon erzählt, wie das läuft. Und der hat so quasi so einen Erfahrungsbericht gemacht, so, okay, der zieht es jetzt mal eine Woche durch. Und in der ersten Nacht war halt total übermüdet, hat nur 4 Stunden geschlafen und hat dann versucht, er hat sich halt die Regel gemacht, 4 Stunden Schlaf am Stück und dafür dann 2 Powernaps à 25 Minuten. Ne, einen nach dem Mittagessen und einen nach der Arbeit. Den ersten Tag hatte die Powernaps überhaupt nicht hinbekommen, der konnte überhaupt nicht schlafen. Am zweiten Tag wurde er noch müder, war halt noch kaputter. Und dann ist er beim seinem zweiten Powernap, ist er endlich mal eingeschlafen. Bei seinem dritten Tag hat er die Leute nicht mehr verstanden, so weil die so vor allem nur so, was hast du gesagt? Und dann musste er echt nochmal nachfragen und so weiter. Am vierten Tag hat er gemeint, das war der schlimmste Tag von allen. Also am liebsten hat er sich gewünscht, nicht in die Arbeit gehen zu müssen. Da hat er sich gewundert, wie er es überhaupt von der Arbeit nach Hause geschafft hat. Aber am fünften Tag auf einmal hat sich's geändert. Da ist er auf einmal sofort an den Powernaps immer eingeschlafen. Und er hat sich immer fitter gefühlt von Tag zu Tag. Und ich glaube, so ab dem neunten Tag hat er sogar die 4 Stunden Schlaf auf so 2 Stunden, 2,5 Stunden reduziert und dafür nochmal 2 zusätzliche Powernaps gemacht. Und das ist mein Ziel. Ja, das ist aber nicht gesund. Ja doch, es ist schon. Der hat auch gemeint, er musste seine Ernährung jetzt umstellen, weil er natürlich konnte jetzt nicht so viele fettige Sachen essen, weil dann bist du sofort nach dem Mittagessen total down. Das heißt, er hat sich gesünder ernährt. Das ist der positive Effekt. Zweitens ist natürlich, hat er gemeint, er fühlt sich jetzt auch fitter, ne, weil er hat natürlich dann er hat jetzt natürlich deutlich mehr Freizeit. Ne, also wenn er jetzt nur effektiv 2,5 Stunden schläft und 4 Powernaps, das sind halt effektiv dann halt 4,5 Stunden statt den 8 oder 9 Stunden, die man halt dann schläft. So, das heißt, er hat 3, 4 Stunden oder 4, 5 Stunden mehr vom Tag. Und da hat er sich weitergebildet, der hat gelesen, der hat Dokus geschaut und irgendwann mal ist er ins Fitnessstudio angefangen zu gehen und schwimmen, ne? Und der hat sich jedes Mal fitter gefühlt. Der hat halt gemeint, es gibt halt 2 große Nachteile, wo ich jetzt sage, okay, die würden jetzt nicht so für mich sprechen. Der erste ist halt so, du hast dann halt keine Tag-Nacht-Unterscheidung mehr, weil du bist ja auch nachts wach und dann ist für dich alles einfach nur so ein Zeitstrang. Du kannst jetzt nicht mehr unterscheiden, du weißt jetzt nicht unbedingt, welcher Tag es ist, außer du guckst halt aktiv nach. Also du verlierst Zeitgefühl, weil du natürlich jetzt nicht mehr diesen Tagesrhythmus hast. Das ist der eine Nachteil. Und der zweite Nachteil, wo ich mir denke, so, oh, vielleicht setze ich es doch nicht um. Du kannst nicht mehr feiern gehen und keinen Alkohol, weil das wirft dich sofort aus dem Rhythmus, hat er gemeint. Also verkatert sein geht gar nicht. Ne? Also, du brauchst doch diesen Rhythmus, denke ich mal. Ja, und er hat auch gemeint, es ist dann auch voll komisch, wenn er dann sagt, okay, er ist gerade mit Freunden irgendwie unterwegs, irgendwie gerade auf eine Party oder einfach nur bei Freunden zu Besuch und sagt, hey, kann ich mich mal für eine halbe Stunde kurz bei euch ins Bett einen Powernap machen und so weiter, während die gerade irgendwie einen Film geguckt haben oder so, könnt ihr kurz den Film für eine halbe Stunde pausieren, damit ich schlafen kann, ich will den Film nicht verpassen und so. Er hatte gemeint, deine soziale Umgebung natürlich muss sich dementsprechend dem auch anpassen, beziehungsweise es kann auch sein, dass die Leute komisch auf dich wirken, beziehungsweise Leute dich für komisch halten. Das war so ein großes Nachteil-Ding. Aber er hat gemeint, er fühlt sich viel fitter und viel produktiver. Ne, weil lustigerweise kommen diese 8 Stunden Schlafrhythmus, den gab es früher nämlich nicht, im Mittelalter. Der ist erst im Zuge der Industrialisierung ist der nämlich gekommen. Weil du jetzt nämlich Schichtarbeiten hattest. Ne? Weil du willst das Laufband dauernd am Laufen halten und deswegen gibt es jetzt Schichtarbeiten. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann von 22 bis 6 Uhr Nachtruhe, 8 Stunden Schlaf, damit ihr halt um 7 Uhr am Band stehen könnt. Ne? Ist das nicht ungesund? Also 2,5 Stunden Schlaf? Ja, nein, effektiv hast du ja 5 Stunden. Ja, ja, aber so die ganzen Stunden. Heilungsprozesse vom Körper, die brauchen doch, bis sie fertig sind oder halt erstmal anlaufen. Er hat auch gesagt, er ist weniger anfällig auch für Krankheiten tatsächlich, weil er sich ja auch gesünder ernährt und er hat ja mehr Bewegung. Ne? Also er ist halt durch seine Produktivität, du sitzt doch da und langweilst dich. Und was machst du, wenn du dich langweilst? Entweder du isst, du holst den runter oder gehst schlafen. Das sind die 3 Dinge, die Männer machen, wenn einem langweilig ist. So, das sind halt, und der hat sich halt gedacht, okay, ich mache halt Sport, weil schlafen will ich nicht. Das andere, wahrscheinlich hat er eine Frau oder so, dann muss er das nicht machen. Und dann hat er gemacht, okay, ich mache halt Sport oder so, ich bewege mich. Und der hat gemeint, viel produktiver und so weiter. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich eine Nacht nur 4 Stunden mal geschlafen. Jetzt habe ich vorhin, vor 2 Stunden habe ich einen Powernap gemacht. Nach der Aufnahme mache ich auch nochmal einen Powernap und dann schaue ich mal, wie das läuft. Ach, du willst es jetzt umsetzen, oder wie? Ja, genau. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Klausuren wäre nicht schlecht, weil ich habe jetzt dann bald Klausuren in 2 Wochen. Okay. Naja, wenn du halt sonst irgendwie sozial nichts zu tun hast, außer hier im Discord zu gammeln, dann kannst du es ja machen. Ja, vor allem, es hat halt den Vorteil. Hier ist es ja egal, hier sind die Leute entweder online oder nicht, oder? Ja, das ist halt der Vorteil. Ja. Du bist ja auch meistens immer länger wach, bis um 2, 3. Weißt du, dann gehe ich halt, wenn ich sag, okay, ich muss jetzt, zum Beispiel morgen muss ich jetzt um 7 Uhr schon an der Uni sein, weil ich mit ein paar Freunden dann frühstücke an der Uni. Das heißt, ich muss um 6 Uhr aufstehen. Das heißt, wenn ich 4 Stunden Schlaf haben möchte, dann können wir locker bis um 2 machen. Ne? Und dann gehe ich halt um 2 schlafen. Okay, und was erhoffst du dir aus dem Ganzen? Ja, ich erhoffe mir dadurch, dass ich effektiver, produktiver bin und ja, es ist auch cool. Ich meine, ist es nicht cool, dass du sagst, hey, ich brauche nur effektiv 4 Stunden am Tag plus nochmal 1 Stunde Powernapping, 2x 1/2 Stunde getrennt? Das ist doch cool. Dann sagen die Leute, werden nicht beneiden, sagen, oh, ich muss immer ausschlafen und so. Was mache ich dann den ganzen Tag? Ja. Ich mache mich ja jetzt schon den halben Tag. Ja, gut, du hast halt deinen Job und du hast danach halt deine Freizeit und dann musst du schauen, wie dich beschäftigst. Ich allerdings, ich muss arbeiten, ich habe mein Studium, dann habe ich halt hier, haben wir noch das und das, ich am Startup noch ein bisschen irgendwo noch rumarbeiten, da ist eine Homepage, wo man noch mithilft und so weiter und so fort. Also ich habe genug eigentlich tatsächlich auf der Platte. Dann noch Eltern wollen noch vor allem was, Brüder, Schwester. Ja, okay, ich verstehe schon, das kann man schon umsetzen. Wie schaut es da langzeittechnisch aus? Also wie meinst du jetzt Langzeit? Ja, also er hat jetzt sein Experiment gemacht, er hat es jetzt 4 Wochen lang gemacht und er macht es jetzt immer noch. 4 Wochen, okay. Ja, und er hat halt gemeint, er hat das halt beobachtet, also feiern kann er jetzt nicht mehr gehen. Aber er hat auch gemeint, der ist jetzt Erwachsener, also beziehungsweise benimmt sich als Erwachsener. Also klar, du kannst... Ja, das wäre nicht mein Ziel. Du musst halt dir klar sein, das machst du ja jetzt auch nur tatsächlich, wenn du sagst, okay, die 24 Stunden am Tag reichen mir nicht, ne? Und ich muss effektiver werden und ich habe keinen Platz mehr. Dann ist das wahrscheinlich die Methode zu sagen, okay, ja, dann weniger Schlaf, aber dann effektiver schlafen. War das dann nicht eine Burnout-Gefahr? Ja, Burnout ist ja nur, wenn du dich überarbeitest. Die Frage ist, wenn du diese Zeit aber nicht zum Arbeiten nutzt, sondern zum Beispiel, um dich weiterzubilden, spezielle Entspannungsübungen und so weiter, Sport machen und so weiter, das ist ja, vor allem Burnout ist ja... Ja, das trägt doch alles zum Burnout dabei, wenn du ständig unter Spannung bist. Burnout ist ja eine Art von Depression. Das bedeutet, du stehst zu stark unter Erfolgsdruck in deinem Job oder in dem, was du gerade machen musst, ne? Sei es auch eine ehrenamtliche Arbeit oder so. Oh. Also das ist ja Burnout, ne? Das ist die Depression, dass du quasi sagst, okay, ich genüge jetzt nicht den Ansprüchen und ich habe Angst, dass ich es nicht hinbekomme und die lähmt dich dann noch mehr und das ist ein Strudel nach unten. Okay. Burnout ist ja nichts so nach dem Motto, dass deine Reserven aufgebraucht sind und du kannst dann einfach nicht mehr, sondern es ist so ein Strudel, wo du dich dann selber runterziehst. Ja, aber wie nennt man das dann? Das muss ja auch irgendeinen Namen haben, wenn nicht Burnout. Wenn du dich quasi einfach überarbeitest. Ja, das ist ja die Frage. Man muss ja die Zeit ja nutzen, ich werde ja nicht die Zeit nutzen, um zu schuften. Sondern das ist ja, effektiv ist das ja einfach nur dann ein paar Stunden mehr für meine Freizeit. Weil oft, ich komme nach der Arbeit nach Hause. Ja, aber in der bist du ja dann auch aktiv. Ja, aber dann, keine Ahnung, dann höre ich mir halt nur einen Podcast an und dann setze ich mich hin, ich meditiere oder, keine Ahnung, ich mache irgendwelche Entspannungsübungen oder man betet, ne, je nachdem, also meditieren oder beten, wie man es halt nennen will, ne, halt sowas, ne, und von dem her, also, man hat halt mehr Zeit. Ich meine, er hat ja auch berühmte Leute genannt, zum Beispiel Albert Einstein, Nikola Tesla, verschiedene andere Schlauköpfe. Genieß. Ja, aber... Du verstehst ja, dass du halt... Wenn du halt das Brain hast. Ja, aber das hat ja nichts mit dem Brain zu tun. Ich meine, an wie viele Träume erinnerst du dich denn, wenn du geschlafen hast? An dem, kurz vor dem du aufwachst, oder nicht? Ja. Ja, und wir haben ja verschiedene, wir träumen ja nicht die ganze Nacht, sondern wir haben ja verschiedene Phasen. Wenn du dich ja schlafen legst, hast du ja die Einschlafphase und dann kommt ja diese Tiefschlaf-REM-Phase. Aber die hast du nicht durchgehend, diese restlichen 7,5 Stunden oder so, sondern es wird ja immer unterbrochen durch eine Leichtschlafphase, wo du, keine Ahnung, wo du merkst, okay, ich muss auf Klo oder wo du dich halt gerade umdrehst im Schlaf. Ne? Das ist ja, und du kommst ja auch extrem schnell in so eine REM-Phase ja auch teilweise rein, wenn du zum Beispiel den Snooze-Button dann drückst, kurz nach Aufwachen, legst dich hin und dann träumst du ja sofort wieder. Ja, das ist immer unterbrochen. Das ist nichts, was andauert. Ja, gut. Das heißt, du brauchst... Du kannst es jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, du brauchst nicht die ganze Nacht, um zu verarbeiten, um Sachen zu verarbeiten, ja, oder so. Klar. Okay. Ja, das ist ja, bei Inception war es ja auch so, dass der Traum viel, viel schneller vergeht. Ja, du, keine Ahnung, in Wirklichkeit waren es nur 5 Minuten und im Traum sind sie 1 Stunde unterwegs oder so. Ja, also, wir haben da wissenschaftliche filmische Aufnahme von Leonardo DiCaprio. Ja, richtig. Ja, darauf beziehen sich alle deine Quellen. Genau. Und du kannst uns ja nächste Woche berichten, wie wie es denn lief, woran du gescheitert bist. Du gehst ja davon aus, dass ich scheitere. Ja. Hey. Du wirst dann ziemlich ungemütlich. Nein, also ich probiere es halt jetzt mal, ob's Sinn hat. Ja, probier's aus. Schau mal einfach was. Sehen wir ja dann, ne? Ja, aber ich habe das Problem, dass ich immer zu viel schlafe. Und dann bin ich halt extrem kaputt. Aber ich denke mal so, wenn ich jetzt aber zu früh aufstehe, dann habe ich auch noch nicht genug Schlaf bekommen. Ne? Und jetzt, wenn ich das regeln kann, alles, wo du die Regeln setzt und wo du dich dann dran hältst in deinem Leben in der Regel, wenn du einen strikten Ablauf einhältst, dann sorgt es dafür, dass du dein Leben unter Kontrolle hast. Ja klar, du musst schon, wenn der Wecker bimmelt, musst du aufstehen, fertig aus. Ja, aber ich meine halt an so Tagen, wo mein Wecker erst um 2... Da musst du halt den Wecker früher stellen und dann aufstehen, wenn der Wecker bimmelt. Ja, weil du das auch machst. Ja, das musst du ja machen, ich nicht. Ich kann mir einen Wecker stellen und denke mir dann, nach 10 Stunden, wo ich gepennt habe, höre ich den Wecker klingeln, drück auf Snooze und penne nochmal 2 Stunden weiter. Also, ich denke mir halt dann so, ja, okay, jetzt habe ich einen kompletten Tag frei. Ja, was mache ich denn den ganzen Tag? Ja, im Gegensatz zu dir habe ich ja keine Tage frei, weißt du? Deswegen komme ich auf solche Gedanken. Eben. Weißt du, ich muss 7 Tage lang hustlen. Du kannst 5 Tage deinen Job chillen und dann hast du 2 Tage nichts zu tun. Richtig. Alter Schwede, ey. Weißt du, da fängt man an solche Sachen zu denken. Und ich muss sagen, ich finde, es ging heute in der Früh. Ne? Also ich war natürlich todmüde. Ne? Ich habe mir überlegt, soll ich jetzt weiter schlafen? Soll ich die erste Vorlesung schwänzen? Der erste Tag geht immer, der zweite geht auch noch. Der dritte wird, da geht's dann langsam los. Ja, bin ich mal gespannt, wie es dann am Mittwoch läuft. Schlafmangel kenne ich mich aus. Ja, du hast es nie komplett durchgezogen. Man muss halt die 7 Tage mal. Und es heißt, man muss, glaube ich, einen ganzen Monat. Du brauchst einen Rhythmus. Du brauchst einfach einen Tages- und einen Wochenrhythmus. Du musst einfach jeden Tag einfach wissen, wann du aufstehen musst, wann du ins Bett gehen kannst. Und du kannst ja nicht einfach irgendwie ausweichen, wie sagen, okay, jetzt. Also, du hast ja einen Tagesrhythmus im Endeffekt. Du gehst in die Uni und dann kommst du irgendwann heim. Ja, genau. Und dann mach ich das. Das ist dein Raster, an das du dich halt jede Woche halten kannst und orientieren kannst. Ja. Sowas habe ich halt nicht. Okay, musst du nicht irgendwo so um 16 Uhr in die Arbeit oder so? Ja, aber es gibt halt 2 Tage in der Woche, da muss ich um 10 und dann gibt die restlichen 3 oder 4 erst um 2 oder dann auch erstmal um 4 bis um 2:30. Also da ist überhaupt kein Rhythmus drin. Ja, schau, und wenn du das dann machst, dann hast du 4 Stunden Schlaf und den Rest machst du dann Powernaps. Ich meine, du sitzt ja auch die ganze Zeit in der Arbeit und schaust YouTube-Videos, oder nicht? Also ich schlafe 4 Stunden fest und die restlichen 10 Stunden powernapp ich dann vor mich hin. Genau, in der Arbeit dann. mit Unterbrechungen, dass du sagst, okay, halbe Stunde pennen und dann schaust du wieder. Ja, genau. Dann schaust du mal 2 Stunden. 5 Stunden am Stück was zu tun und dann gehe ich einfach mal eine halbe Stunde aus dem Saal, kein Problem. Ja, du hast doch auch so Tage, wo du sagst, wo du echt nichts tust in der Arbeit. Ja, aber du brauchst ja das jede Woche, jeden Tag. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, das ist der Vorteil, wenn man nur eine halbe Stunde macht oder 25 Minuten. Das merkt keiner, dass du eine halbe Stunde gerade schläfst. Doch, bei mir schon. Dann warst du halt gerade einfach mal ganz lange kacken. Ja, genau, während der Veranstaltung, während ich mischen muss, logisch. Ja, dann machst du irgendwie so einen Automodus ran, wo es halt keiner merkt. Da gibt's keinen Automodus. Okay, okay. Herbert, bei dir kann es funktionieren. Okay, bei mir funktioniert es nicht. Ja, das ist, glaube ich, einfach eine innere Barriere, die du dir einfach aufstellst. Irgendwie muss es bestimmt gehen. Auch, ja. Ja. Ich hab keinen Bock einfach. Okay, so. Zu gehen, weißt du, einfach, ja, jetzt ist hier Party und jetzt gehe ich halt. So, kein Bock. Ich hab keinen Bock, ungemütlich zu sein. Ja, meine Güte, dann tust du es halt nicht und ich probiere es aus und nächste Woche erzähle ich dir dann davon, wie es läuft. Ich muss es ja nicht machen, das ist ja schön. Ja, schön. Schön, gell? Schön. Du kannst es ja umsetzen. Ich werde mir das anhören und werde mir dann meine eigene Meinung bilden. Ja. Wenn ich dich nächste Woche jeden Tag anfacken wegen jedem Scheiß, weil ich total gereizt bin. Also, ich möchte schlafen, lass mich in Ruhe. Ja. Gut, ich habe auch den Vorteil, ich habe mir jetzt extra wegen der Prüfung auch Urlaub genommen. Das heißt, ich muss am Wochenende eben auch nicht arbeiten. Das heißt, das hilft mir auch, das umzusetzen. Das heißt, wenn ich halt komplett versage, kann ich am Sonntag einfach den ganzen Tag pennen und habe ich den ganzen Schlaf nachgeholt. Ach so. Also ja, von dem her geht das dann ja. Probierst du es aber nicht mehr? Nein. Ja, was heißt einfach. Hey, wir schauen mal. Wir lassen schauen. Wir das Thema. Ja, einfach. Das war das, was mir einfach jetzt gerade auf der Zunge brannte, was ich jetzt mit dir teilen wollte. Und mit den Leuten. Ja, schön. Hat mich berührt. Hat dich berührt, das ist schön. Weitergebildet. Ja, man, ne, was man alles so bei einem Bollywood-Streifen so nebenbei alles dann auch an YouTube-Videos gucken kann. Also ich habe mir den Film angeguckt und ich hatte Spaß. Ich hatte auch Spaß. Du hast nicht mitgelacht. Ich habe am Ende schon mitgelacht, weil am Ende ist es ja noch richtig, richtig krass trashig abgegangen. Ich sag nur Schildformation, ohne großartig zu spoilern. Ne? Also wenn ihr den Film guckt und zu der Stelle kommt, wisst ihr genau, was abgeht. So gut. Okay. Ja. So. Themenwechsel. Ja, die Römer. Die haben doch auch immer so eine Schildformation gemacht. Die Römer. Ja, ja, Schildkrötenformation. Die Schildkrötenformation, genau. Hast du als Kind immer früher Asterix und Obelix gelesen? Ich habe alle gelesen. Und ich habe zu Weihnachten jetzt dieses Jahr den neuesten Asterix bekommen. Und ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht gelesen. Er liegt in meinem Auto. Im Auto? Ja. Alter. Aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich weiß. Also das sollte man nicht tun. Eine Sache, ihn nicht gelesen zu haben, aber den eiskalt im Auto zu lassen. Na, ich finde, da liegt er gut. Aber wenn ich mal im Stau stehe... Packst du das Asterix-Heft aus und die Leute, die so links an dir vorbeifahren, so gucken, was macht der jetzt da? Ja, weißt du, Handy ist verboten, telefonieren darfst auch nicht mit dem Handy. Damit legst du halt Asterix. Okay. Das ist. Das waren schon geile Comics. Oder Lucky Luke habe ich auch gesuchtet wie Sau. Ja, ich muss zugeben, ich habe die Comics nie gelesen. Ich habe immer nur die Filme geguckt, die Zeichentrickfilme. Okay, nee, für Filme hatte ich ja nicht als. Das Kind. Medium. Ja, dafür hatte ich die, ne? Also so Asterix gegen. Ich hatte die ganze Buchvariante. Papier. Oldschool. Gab's dann auch den Passierschein 38 in den Büchern? Was? Passierschein 38? A38. Ah, was ist das denn? Kennst du das nicht? Nein. Ja, da müssen irgendwie Asterix und Obelix müssen in Rom irgendwie in so ein. Keine Ahnung, Verwaltungsgebäude. Und die brauchen irgendeine Information. Und dann gehen sie halt an den Schalter. Und am Schalter sagen sie, ja, bevor sie die Information bekommen, brauchen sie erstmal den Passierschein A38. Ne? Das kriegen sie bei Schalter 4. Ne? Okay, dann gehen sie halt 4 Schalter weiter und sagen sie, nee, wir sind nicht Schalter 4, wir sind Schalter 8. Schalter 4 ist im 5. Stock, 5. Tür rechts. Dann kommt, so, bei den Olympischen Spielen, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob es die Olympischen Spiele waren oder. Also irgendwelche Spielen, wo es. Oder einfach nur Asterix gegen Cäsar. Auf alle Fälle waren sie da halt in Rom und. Ja, werden von Schalter zu Schalter. Ja, werden von. Aber gab es das auch in den Comics? Ja, ich glaube schon, ja. Obelix ist ja dann ich verrückt. Weiß es nicht mehr, geworden. Das ist ewig her. Aber die haben das ja cool gelöst, weißt du, die haben dann die Beamten dann verarscht, so nach dem Motto so, nein, ich brauche Passierschein 37b. Wieso, es gibt keinen Passierschein 37b. Ja, nee, die am Schalter 2 hat das gesagt und dann rennen halt gegenseitig, die Beamten rennen dann die ganze Zeit rum, fragen nach diesem scheiß Passierschein und drehen dann selber durch. Und dann haben sie ihn ausgetrickst und dann hat er den Passierschein A38 einfach ganz vorne bekommen an der Information oder so. Donald Duck habe ich auch alles, nicht alles, aber auch viel. Ich habe echt viele Comics gelesen. Lustige Taschenbuch habe ich ehrlich gesagt immer. So hieß es, das lustige Taschenbuch. Ja, das lustige Taschenbuch. Da muss ich auch zugeben, habe ich jetzt auch, also so Taschenbücher, büchermäßig, ich war eher so das Kind, ich habe DuckTales geguckt. Ja, du hast das alles. Bewegtes Bild, du hast alles am Fernsehen geguckt. Ja, du hast noch, also das wir ist immer so, keinen Fernseher, das, also ist, nicht wirklich da, das ist, komm, das ist als Kind immer die Ausrede, so, ich gehe jetzt lesen, und dann schaust du halt das lustige Taschenbuch, das ist ja kein richtiges Lesen. Ja, also ich habe das schon gelesen, also halt, ich habe jetzt nicht nur die Bilder geguckt. Ja, also, nein, natürlich ist das ja, also, du musst die Sprechblasen, alles, um die Geschichte zu verstehen, musst du ja lesen. Ja, klar. Aber um das den Eltern zu verkaufen. Reines Lesen ist es natürlich nicht, nein. Ja, aber ich habe es mal probiert, weil meine Eltern mich mal so geschickt haben, so, hier, du schaust wieder zu Fernsehen, geh mal ein Buch lesen. Habe ich mal das lustige Taschenbuch gekrallt, das einzige, was wir im Haus hatten, und habe halt das gelesen. Haben sie gesehen, dass ich halt den Comic lese. Haben so, nein, das zählt nicht. Und haben sie mir irgend so einen alten Schinken hingelegt, so irgend so ein Agatha Christie, Roman oder Krimi, den ich als, keine Ahnung, Achtjähriger noch nicht verstehe. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Das Medium, das eigene Medium an das Kind weiterzureichen. Ja, meine Mom ist tatsächlich Agatha Christie-Fan gewesen, ja. Was war das? Das habe ich. Das Agatha Christie, das ist so im Prinzip die weibliche Sherlock Holmes, ne, als Buchversion. Aha. Bloß halt nicht okay. So alt, ein bisschen moderner. Spielt halt okay. Frühes oder spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert, so um den Dreh. Gibt's auch viele Schwarz-Weiß-Filme drüber. Sherlock Holmes spielt ja eigentlich im 18. Jahrhundert oder also Ende 18., frühes 19. Jahrhundert, glaube ich, oder so, spielt Sherlock Holmes. Zumindest so angedacht, wenn man die ganzen Filme mit Robert Downey Jr. guckt und die bisschen okay. Älteren. Ja. Ich muss sagen, ich habe als Kind, ich glaube mit 11 oder mit 12, angefangen, Karl May zu lesen. Karl May, Winnetou, genau. Ah. Winnetou und Old Shatterhand. Ich glaube, ich habe irgendwie 30 Bücher von dem gelesen. Alter, alles nur von Winnetou und Old Shatterhand? Nee, Winnetou gibt's ja nur 3 Teile. Und Old Shatterhand, es geht, die restlichen Bücher gehen quasi so groß, meistenteilig um halt Old Shatterhand, so um seine Story. Okay. Winnetou Story ist ja quasi nur so ein Nebenprodukt. Okay, und wie kommt's dann, dass dann die Filme mit Winnetou und beziehungsweise Winnetou viel bekannter wirkt? Ja, weil halt das einfach die beste Story war, so ungefähr. Oder kommt das von Shoot is Manitou, dass der Michael Bully Herbig da den, ja, so ein Schmarrn, den anderen Typen gespielt hat? Nee. Und es war halt auch ein Dreiteiler. Also. Und es war einfach die beste Story von allen. Okay, worum geht's da ganz grob? Die anderen Bücher waren alle relativ zusammenhangslos. Also schon, dass sich halt jeder kannte und so. Okay. Aber jetzt nicht irgendwie, dass es halt in einem Duo halt irgendwie über 3 Bücher hinweg. Ach so episodenhaft. Ja, genau, so serienmäßig, so ungefähr. Ja, wenn es halt Netflix jetzt veröffentlichen würde, dann wären das halt so wahrscheinlich so 5 Folgen, 90 Minuten jeweils dann pro Staffel wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Ja, und worum geht's denn nochmal um Winnetou und Old Shatterhand? Also ich weiß nur, dass da Cowboy und Indianer und ums Nirvana geht. Cowboy und Indianer. Nicht, wer ist es, nicht Nirvana, wer ist denn das? Wer ist es denn? Das Jenseits von den Indianern. Die ewigen Jagdgründe. Ja, genau, in die ewigen Jagdgründe, da geht es ja irgendwie darum. Ich weiß es nicht mehr genau. Also es geht um Cowboy und Indianer. Ja, halt. Winnetou ist, ich keine Ahnung. Ja, gut und böse. Gut. Indianer und Cowboys. Also die Handlung von Shoot is Manitou kenne ich noch eher tatsächlich. Ja gut, aber den Film hast du auch wie oft gesehen. Ja, deutlich öfter als die alten Filme. Die Bücher habe ich gar nicht gelesen. Ja, eben. Ich habe als Kind allgemein sehr wenig Bücher gelesen, tatsächlich. Ich bin da tatsächlich ein bisschen unterbelichtet. Ich habe die Bücher alle verschlungen. Ich glaube, ich habe alle Harry Potter Teile, glaube ich. Was, die durftest du lesen? Bis zum 6. oder bis zum 7., wo sie damals raus waren, habe ich, glaube ich, in 2 Wochen habe ich alle durchgehabt. Das haben dir deine Eltern gekauft? Nee, Stadtbibliothek. Ah, hast du dort die ausgeliehen oder dort gelesen? Nee, ausgeliehen. Ausgeliehen, ah, okay. Und das haben deine Eltern gewusst, dass du sowas liest? Herr der Ringe habe ich auch irgendwann mal geschenkt bekommen zu Weihnachten. Dann habe ich es irgendwie probiert, aber so die ersten 100 Seiten sind ja übel langweilig. Da passiert ja gar nichts. Und dann habe ich es irgendwie ein Jahr liegen lassen. Dann habe ich weitergelesen und dann gleich auch alle am Stück. Auch richtig geile Bücher. Ja. Ja, aber ich hatte trotz, dass ich so viele Bücher gelesen habe, hatte ich Legasthenie und im Deutsch war ich nie überragend. Also nicht überragend. Ja. Also warst du ein 4er Schüler? Ja, genau. Ich war froh, wenn ich 4er hatte. Ja. Ja, das ist, da merkt man halt so, liebe Eltern, Lesen bringt nicht immer was, ne? Na, ich finde schon, dass mir das, also jetzt im Nachhinein. Ja, gut, im Nachhinein hat mir das schon viel gebracht, aber jetzt direkt so Rechtschreiben. Wahrscheinlich wäre es so, wenn du jetzt damals nicht so viel gelesen hättest, hättest du eh nur Sechser geschrieben. Wahrscheinlich hat sie gerade noch so geschafft, dich auf der Höhe zu halten. Wahrscheinlich, ja. Okay, also liebe Eltern, ich nehme es zurück. Ne? Lass die Legasthenie-Kinder nicht Fernsehen schauen, die sollen nur noch lesen, den ganzen Tag, von morgens bis abends. Wenn die heimkommen, sollen die gleich gekauften Brockbahn. Nee, ich hatte ja Spaß dabei. Ich fand's ja cool. Aber es gibt natürlich auch Kinder wie mein Bruder, der hasst Lesen. Der hasst es einfach. Aber er kann es auch nicht. Aber er hasst es. Ja, also, nee, ich habe es ja geliebt. Bis du das Videospiel für dich entdeckt hast. Ja gut, irgendwann natürlich sind Bücher natürlich uncool. Oder du hast einfach alles gelesen, was gut war. So ging es mir irgendwann so. Was gibt's denn jetzt noch? Ja, es ist, glaube ich, so dann muss man halt auch halt irgendwie erst suchen anfangen und das habe ich halt nicht. Ja gut, nach Dingen. Ich glaube, Tribute von Panem wären, glaube ich, damals was für dich gewesen, wenn sie in deinem Alter rausgekommen wären. Glaub ja, ich dann sicher. Und wenn die halt bekannt gewesen wären. Also Harry Potter und Herr der Ringe, das sind ja... Hast du Chroniken von Narnia gelesen? Nee. Das, glaube ich, stelle ich mir als Buch auch voll cool. Das sind ja alles Langzeitklassiker. So. Weil die Filme sind halt echt cool. Habe ich mal echt kurz überlegt, nach dem dritten Film, der jetzt nicht so mega geil war, da gibt es ja noch ein viertes Buch, oder zumindest geht die Geschichte ja noch weiter, habe ich kurz überlegt, ob ich das lesen soll. Dann habe ich wieder gedacht. Und Aragorn. Ja. Hast du Aragorn gelesen? Nee. Okay. Ich habe noch nicht mal den Film damals geguckt. Ja, der Film, den brauchst du gar nicht gucken. Okay, wie viele Bücher gibt es denn da von Aragorn? Gibt es auch mehrere, ne? Vier mittlerweile. Okay. Vier Teile, ja. Und was war damals so cool an dem? Ne, in den ersten habe ich irgendwie noch gelesen, wo ich halt irgendwie relativ war, dann irgendwie, da hatte ich irgendwie noch so diese Fähigkeit, irgendwie mich voll in das Buch, richtig in diese Welt einzutauchen. Verstehst du? Ja, das ist halt wirklich, wenn du liest, dass du halt irgendwie die Berge siehst oder halt dann den Drachen oder dein Charakter und so, dass du da richtig eintauchen kannst. Und die Fähigkeit habe ich, glaube ich, mit Videospielen oder ja, allgemein mit diesem medialen Einbruch oder halt diese was auf dich einbricht, ja, so an Medien, so, ne? Glaube ich, habe ich eben diese Fähigkeit verloren. Und das war irgendwie blöd. Dann beim dritten hatte ich das dann nicht mehr, dann habe ich mich das irgendwie so. Ja, so durchgequält, so nach dem Motto, ja, mich interessiert die Story, aber ich kann irgendwie nicht mehr so mich in dieser Welt selbst, ja, mir diese Welt selbst erschaffen. Ja, das hat mich da ein bisschen genervt. Dann habe ich auch das Lesen komplett aufgegeben. Ja, und dann kam Minecraft. Nee, ich habe Minecraft nie gespielt. Hast du überhaupt eine Minecraft-Lizenz? Keine legale. Ich habe es irgendwie mal ausprobiert, irgendwie mal so ein paar Tage oder so. Aber ich glaube, nee, mir war das zu blöd auf Dauer. Ja, Minecraft ist auch nicht so mega meins. Also mein ältester Neffe steht halt voll drauf. Der ist jetzt dann, jetzt wird er, glaube ich, dann dieses Jahr wird er 11 oder so. Ich glaube, der hat noch die Fantasie dafür. Ja, genau, der ist noch Kind genug. Wobei, das war dann auch so ein. Am Anfang, keine Ahnung, ich glaube mit 5 oder mit 6, als er es noch nicht richtig gerafft hat, wie er das richtig spielen, dann musste halt ich spielen und er sitzt auf meinem Schoß und guckt halt zu und er kannte halt die Let's Plays von Gronkh und so weiter, hat Let's Plays halt schon geguckt, so, ja, bau doch mal das von Gronkh, weißt du, dann baue ich halt, dann fange ich halt an und dann dauert das halt eine halbe Stunde, bis ich das Haus nachgebaut habe und so nach 10 Minuten hat er schon wieder keinen Bock mehr drauf. Dann sag ich, weißt du was, jetzt spielst du selber. Und dann spielt er selber noch eine halbe Stunde und dann lässt das liegen, er hat gesagt, ich mag nicht mehr. Und ist halt am nächsten Tag aber dann wieder mega Hype, komm, lass uns Minecraft spielen. Und dann spielst du effektiv halt eine halbe Stunde, dann hat er schon wieder keine Lust mehr. Ja, das ist doch okay. Also, ja, inzwischen. Das sind halt Kinder so. Ja, wenn es langweilig wird, mache ich ja was anderes. Oder das ist halt langweilig. Ja, irgendwann habe ich ihm dann für die PlayStation habe ich ihm geschenkt, so nach dem Motto: hier, spielst du alleine, hast deine Ruhe. Ja. Es tut deine Ruhe. So habe ich meine Ruhe, ja. Weil er ist ja dann voll ausgeflippt. So, weißt du, kennst du dieses Kind, das diesen Nintendo 64 zu Weihnachten auspackt? Dieses Video. Das tickt ja, das Kind tickt ja auch mega krass aus. Ja. So ist er dann ausgetickt, als er halt das Minecraft-Spiel ausgepackt hat. So. Ja, könntest du 1:1 Sets zu filmen können und könntest du sagen, können selbes Kind hier 2015, 2016 oder so. Minecraft-Werbung. Ja. Ja, Microsoft bezahlt uns gefälligst. Ich würde gerne sagen, hier sponsert bei Microsoft. Dann würde ich auch zu. Hast du es auf Tape? Ja? Dann kann ich es jetzt immer abspielen, weißt du, so alle 30 Sekunden so, sponsert bei Microsoft, sponsert bei Microsoft. Das ist richtig penetrant, die Werbung so. Ich glaube, Spotify, wenn wir irgendwo auf Spotify sind, die schalten, glaube ich, eh automatisch immer Werbung, wenn du keinen Premium-Account hast. Ja, passieren ja dann. Ja. Das war die Frage. Ich glaube, dann kriegen wir auch nichts davon. Ich glaube, auf Spotify, da musst du ja dich, das ist ja ein richtig krasser Bewerbungsverfahren, um auf Spotify angenommen zu werden. Da musst du ja denen eine E-Mail schreiben, musst denen erstmal schreiben, worum geht's immer in deinem Podcast und so. Das ist nicht so einfach wie bei YouTube anmelden und einfach hochladen. Oder bei SoundCloud. Ja, gut, das ist halt legit, ja. Die wollen natürlich wissen, okay, wer bist du? Und weil bei Spotify oder bei YouTube, da gibt's halt viel Bullshit, ne? Und da kann ja jeder seine kreativen Videos hochladen, ja. Und bei Spotify, die begrenzen das natürlich. Was ja auch Sinn macht. Für so eine Plattform, wo du zahlst. Das stimmt allerdings, ja, das stimmt schon. Die kriegen wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle davon. Also so ist ja wahrscheinlich auch nicht. Müssten wir mal die ganzen Leute mal fragen. So, hey Jan Böhmermann, wenn du diesen Podcast jetzt hörst, erzähl mal, wie viel machst du denn hier mit, wie viele YouTube-Millionen machst du hier mit Spotify? Kannst du mir dann mal E-Mail schreiben, ne, an info@meineemail.com. Alles klar. Ja. Und dann schreibt wahrscheinlich als Gag, schreibt dann der Jan Böhmermann, wenn er das mal hören soll, schreibt er dann eine E-Mail, sagt so, tut mir leid, ich kriege immer die Fehlermeldung hier von wegen hier, du hast mir die falsche E-Mail gesagt, so hahaha, so nach dem Motto, das ist voll lustig, dass du ihm wirklich antwortest und absichtlich die falsche E-Mail benutzt. Ja. Ha. Ja, ich tue ihm eigentlich Unrecht. Eigentlich finde ich Jan Böhmermann voll witzig. Naja, der Typ ist echt okay. Ja, ich habe halt immer die Hoffnung dadurch, dass wir, wenn wir Hate generieren gegen ihn, also beziehungsweise gegen uns, weil wir gegen ihn schlecht reden, dann wird er auf uns aufmerksam, weißt du, dann pusht uns das. Das hoffe ich ehrlich gesagt insgeheim. Okay. Ja, ich brauche ja den Fame nicht. Brauchst du den Fame? Herbert, brauchst du den Fame? Ja, was heißt brauchen nicht, aber gib's doch zu, das wäre doch geil, wenn wir, also allein schon 100 Zuhörer wären schon geil, oder? Mit ein paar Kommentaren, die du lesen und beantworten kannst unten drunter. Gib's doch zu. Nee, das wäre immer alles zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit wäre das, ja. Ja, also Community Work, wie man das so nennt, das wäre mir. Ja, was ist denn das für eine, das ist ja kein Work, du, also ich habe mir immer gern auf meinen YouTube-Kanälen immer gern die Kommentare durchgelesen, weil man immer Feedback haben möchte über das, was man halt macht. Ja, klar, aber vor allem, wenn dein Kanal Kommentare lesen ist ja das eine, ja. Das spielen ja noch viel mehr Sachen mit rein. Du musst es ja teilen und posten und socializen und influencen, das Ganze. Ja gut, ich teile es immer auf Facebook, dann auch mal auf meiner Facebook-Page von meinem ganz alten YouTube-Kanal und dann teile ich es hier im Discord, dann schicke ich es in die ganzen WhatsApp-Gruppen, also ich habe da nichts dagegen. Du bist da eiskalt. Da habe ich auch, ehrlich gesagt, bei meinem YouTube-Kanal bei Phil und Herb, der hat sich auch immer gewundert, so nach dem Motto, dass du so eiskalt bist, das auf Facebook zu posten, weil der hat sich nicht getraut, weil der nämlich hier immer dieses Ding hatte, dass in seiner alten Heimat ihn alle ausgelacht hatten für seinen alten YouTube-Kanal. Der wurde sogar, das war so richtig fies, hat er erzählt, der hat halt ganz normal, er hat einfach nur Vlogs gemacht und wollte halt auch witzig machen, ne? Und dann ist es natürlich ein bisschen so Fremdschämen, ein bisschen Slapstick-Komik und so weiter und so fort. Und war jetzt auch nicht mega der Burner. Wobei, also ich fand's halt, es hatte Potenzial. Vor allem, ich hätte nicht umsonst mit ihm dann Videos gemacht. So, und er hat halt gemeint, er hat halt die irgendwann mal, er hat's auch recht regelmäßig hochgeladen. Ich glaube, der hat auf seinem alten Kanal 20 Videos oder so, ne? Und da hat ein Lehrer hat davon mal Wind bekommen und hat es dann vor der Klasse sich angeguckt mit allen anderen und dann hat er halt ihn richtig niedergemacht und ihn ausgelacht halt. Das ist halt echt fies. Ne? Das ist echt fies. Ja, und dann hat er halt prompt aufgehört, ne? Und seitdem hat er dann so ein bisschen Komplexe gehabt, beziehungsweise hat er gemeint, ja, er find's halt er hat gesagt, er findet stark, aber er traut sich es jetzt nicht bei sich zu teilen, weil dann hat er Angst, dass dann wieder diese hämischen Kommentare sofort von seinen alten Leuten kommen. Wobei wir immer positive Kommentare bekommen haben. Also vor allem von den Leuten, die wir dann in Passau kannten. Ne? Also von den ganzen Freunden, die wir in der SMD hatten und allgemein Kommilitonen an der Uni. Das war halt echt cool. Also man hat, die haben dann auch immer gefragt, ja, wo bleibt denn das neue Video und so weiter. Wir haben solche Kommentare auch bekommen. Ne? Also ist jetzt nicht so. Ja, hat ihm das dann was geholfen? Ist er dann irgendwie, ja, der studiert halt Medien und Kommunikation, das war halt so seine Spielwiese. Ja. Also wenn's, also er hat. Ja, aber traut er sich jetzt wieder irgendwie eigenen Content zu stellen und den zu verbreiten? Ich glaube, nein. Also er macht momentan sowas nicht, zumindest habe ich nicht mitbekommen, sonst hätte er es mir geschrieben, glaube ich. Also mir persönlich hätte er es schon geschrieben, ne? Er, glaube ich, hat einfach nur zu viel zu tun jetzt, weil er jetzt sein Masterstudium ja schon inzwischen macht und in Stuttgart, ja, okay, und hat Freundin und arbeitet an einem Startup, wo die gerade selbstgemachte Nutella machen, Fairtrade und Bio und ohne Zucker. Also ohne Zucker, okay, das wird nix. Ja, also die haben tatsächlich, also die erste Charge, die sie gemacht haben, haben sie tatsächlich wegverkauft bekommen. Also die haben sie dann halt an Freunde und Familie wegverkauft, aber die haben eine Fanpage gemacht und haben gesagt, hier so die erste Probe für so und so viel Euro, so bla bla. Und die haben dann gesagt, erste Charge sofort alles weg. Ist jetzt nicht so, als ob du jetzt dann den Freunden alles andrehen musstest wahrscheinlich, sondern, weil ich wollte es dann auch probieren, haben sie gesagt, ja, nee, wir machen noch keinen Versandhandel. Ja, und jetzt wird er erfolgreicher Unternehmer. Und ich mache hier den Podcast und bin Influencer. Ja, ist doch schön. Hm. Wenn du studierst ja noch. Ja, ich bin noch als Student, darf ich noch Influencer sein, ja. Ja, ich bin gespannt, wie viele Studenten eigentlich an den Unis sind, von denen man gar nicht weiß, dass die einen YouTube-Kanal haben, bestimmt schon mit 10.000 oder 200.000 Abonnenten. Da müsste man doch bestimmt eingeben können, YouTuber in Regensburg, die wohnhaft sind. Da gibt es doch bestimmt irgendeine Möglichkeit, das rauszudingsen, rauszufinden und dann kann ich das bestimmt rausfiltern. Das muss es geben. Das würde mich interessieren. Und dann mache ich mit den allen Collabs und dann kommen die alle in die Podcasts und dann kannst du eigentlich mir gestohlen bleiben. Brauche ich dich nicht mehr. Alles klar. Dann hole ich mir den Fame und dann brauche ich dich nicht mehr. Alles klar. Damit habe ich kein Problem. Ach, Spaß, das mit dir und mir, das ist doch ein Freundschaftsprojekt. Ja, dann machst du halt ein neues Projekt auf und nennst es einfach anders. Das ist das Gleiche. Ah, danke, dass du mich auf die Idee gebracht hast. Darauf wäre ich vorher nicht gekommen. Nicht? Nein. Ja. Nein. Gut, dass du mich hast. Ich bin eine treue. Danke, Lukas, du hilfst mir durchzustarten. Ja, Lukas, was hast du dir jetzt eigentlich eingeschenkt? Ich habe mir noch gar nichts eingeschenkt. Alter. Ich bin aufgestanden. Alter, ich habe mir heute Nachschub besorgt. Ich habe mir heute Havanna geholt. Havanna Spezial. Oh, na. Ja, jetzt nicht den Dreijährigen, nicht den Siebenjährigen, sondern den Spezial. Oh je. Ich habe keine Ahnung, wie alt er ist. Wahrscheinlich Katzenarzt. Aber er ist teurer und wie ich finde, schmeckt er viel besser. Oder er passt zur Cola deutlich besser dazu, weil der billige irgendwie, der trennt sich so ein bisschen von der Cola und der Spezial, das ist ein schöner Mix. Und bei dem Siebenjährigen, der ist dafür einfach zu viel zu aromatisch. Ja, aromatisch? Das Geld einfach nicht wert. Ja, also, der hat einfach einen krassen Geschmack, verstehst du? Okay, wahrscheinlich ist das Spezial einfach nur der stinknormale, bloß in größerer Flasche. Nein, es ist die gleiche Größe, hat auch eine andere Farbe. Die andere Farbe macht's aus. Welche Farbe hat's denn? Ja, der normale ist ja so ein bisschen gelblich, ne? Und der ist jetzt so, der ist so bräunlich. Bräunlich. Oh, das ja. Braun, das ist natürlich extra stark. Ja, nee, der schmeckt besser mit der Cola. Und der Siebenjährige, der ist geschmacklich so stark. Wahrscheinlich, weil Cola auch schon schwarz ist. Weißt, braun und schwarz gesellt sich gern. Nein, Herbert. Ach, komm schon. Nein. Das ist ein ernstes Thema. Das ist nicht witzig. Ja, jetzt kann ich mal meine Checkliste hier, ja. Perverse Witz schon gemacht, rassistischen Witz schon gemacht. Okay, jetzt fehlen noch, fehlen noch die andere Randgruppe, die man einfach nur grundlos beleidigt. Genau, und ich wollte mir eigentlich Kuba machen, Kuba Libre. Ja. Aber dazu müsste ich aufstehen. Ja. Und ganz wichtig, das Cola nicht aus der Plastikflasche, sondern aus der Glasflasche kaufen. Das schmeckt nochmal besser. Warum nicht aus der Dose? Ich finde, aus der Dose schmeckt es immer am besten. Nee, finde ich nicht. Also mir schmeckt alles aus dem Glas am besten. Okay, also du meinst aus der Glasflasche, weil man kann auch sagen, man schüttet in ein Glas und dann hast du auch aus dem Glas. Nee, das kannst du ja vergessen. Das, nee, wenn dann, also die Verpackung, Glas. Ja, wenn du das Glas umkippst, weil so Plastik, das färbt immer ab und die Dose färbt auch immer ein bisschen ab. Und das Spülmittel vom Glas nicht, oder was? Na, Glas, da färbt ja nichts weg. Ja, aber das Glas muss immer ausgespült werden, weißt ja, du? Ja, aber das ist ja sauber. Ja, natürlich ist es sauber. Hast du noch irgendwelche Glassplitter, hast du auch noch mit drin und dann kannst du wieder, musst du warten, bis hier Aldi wieder das zurückruft. Alles klar? Alles klar? Ja, hast du nicht mitbekommen hier, Aldi hatte große Rückrufaktionen, weil in irgendwelchen Lebensmitteln wieder Glassplitter drin waren. Nee, ich lese keine Zeitung, ich schaue keine Nachrichten und ja. Du warst als Kind so viel gebildeter als ich, weißt du, und jetzt lässt du es halt einfach nur schleifen. Nee, mich interessiert es einfach nicht. Dich interessiert es halt einfach nicht, ja. Wenn Hitler wieder an die Macht kommen würde, dann würdest du sagen, ja, mein Job ist sogar besser, die brauchen noch mehr Veranstaltungstechniker. Ja, damit hätte ich auch kein Problem, aber. Jetzt würde ich aufpassen, was du sagst. Nee, Hitler gab es ja schon mal, es gibt ja dann keinen zweiten Hitler. Ja, dann gibt es halt jetzt einen Bernd Höcke. Nee, aber. Nach A kommt B so, und beide fangen mit H mit Nachnamen an. Ich lebe einfach mein Leben, chill vor mich hin. Ich muss nix. Ja. Was soll ich denn ändern? Außerdem, die ganzen Nachrichten, die machen dich ja eh nur platt, oder? Ja, gut, wenn man sich dann sagt. Die sind ja eh nicht gut. Oder ja, was bringen dir die denn? Die bringen dir, dass du Ideen sammelst, was du vielleicht anpacken könntest und verändern könntest. Das ist ja. Aha, ich soll jetzt also zum Aldi gehen und die Tüten aufreißen, die Glassplitter rausziehen. Nein, das warnt dich, dass du eben nicht diese Woche zum Aldi gehst, sondern zum Lidl, Edeka oder Rewe. Stehst du? Aber wenn es doch publik ist, dann ist der Aldi doch nicht blöd und schreibt es nicht an die Tür oder nimmt das Zeug aus dem Verkauf. Ja, aber das dauert doch erstmal ein, zwei Tage, bis das gerafft worden ist. Ja, und stelle vor. Aber dann ist doch eh schon zu spät, wenn ich im Tag vorher zum Aldi gehe und erst einen Tag später die Nachricht höre. Nein, das soll dich abschrecken. Du sollst jetzt in Zukunft Angst haben und gar nicht mehr beim Aldi einkaufen, weil das hat es eben diese Wirkung. Ja, aber ich will doch zum Aldi, weil der Lidl ist 100 Meter weiter. Nein, pass auf. Das hat dann eine zukunftsabschreckende Wirkung, weil Aldi macht dann dadurch krasse Verluste, sowohl an den Kassen als auch an den Aktien, weil der Aktienkurs fällt dann. Das bedeutet, Aldi wird dann sagen, okay, wir haben jetzt so krasse Verluste gemacht, das darf uns nie wieder passieren, weil Lidl hatte das Problem, nämlich, glaube ich, mal vor 2 Jahren, dass irgendwelche Sachen irgendwie mit den Eiern war das, glaube ich, dass die zurückgerufen worden sind. Ne? Und seitdem ist das Lidl nicht mehr passiert. Aldi ist jetzt der Sündenbock und jetzt gehen die Leute alle zum Lidl. Und Aldi wird dafür sorgen, mit totalitärer Herrschaft, dass jetzt alle ihre Mitarbeiter auch kontrolliert werden und überwacht werden über Kamera und dafür Sorge geleistet wird, dass du in deinem nächsten Weißkohl keine Glassplitter mehr hast. Also ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich habe es jetzt gerade ein bisschen, sagen wir mal, den Bogen ein bisschen überspitzt dargestellt, aber im Endeffekt. Die Tatsache, dass solche Meldungen rauskommen, sind immer gut. Ja, grundsätzlich ja. So. Ich meine, so totalitäre Überwachung, okay, bin ich dagegen, aber. Aber dass du in deinem Weißkohl keine Glassplitter hast. Ja, das würde ich auch im Weißkohl kaufen. Wenn du den Weißkohl nämlich beim Lidl kaufst, passiert das eben nicht. Ah, okay. Ja, aber das passiert doch beim Aldi auch nicht mehr. Ja, jetzt. Weil es jetzt eben rausgekommen ist. Gut, ja, da sind wir ja froh. Ja, aber wenn jeder die Einstellung hätte wie du, ich schaue eh keine Nachrichten, dann bringt es ja nichts, auch das zu publizieren. Da wäre das nie rausgekommen. Und dann, wenn du wirklich Weißkohl gekauft hättest beim Aldi, dann wärst du im Arsch gewesen. Ja, aber mir wäre es doch nicht egal, wenn es so vielen anderen Leuten nicht egal wäre. Verstehst du? Aha, nach dem Motto, jemand anders kümmert sich eh schon drum. Ja, ist doch so. Ja, das ist halt so, weißt du, da wäre es mir sogar lieber, wenn du sagst, okay, ich hätte zum Spaß einfach AfD oder zum Protest AfD gewählt. Weißt du, als dieses einfach gar nicht wählen. So. Nee, das ist ja schon wieder passiv-aggressiv. Ja, aber gut, ich will ja nicht sagen, die AfD hat was Gutes gemacht, ne? Aber ich habe ein Video geguckt, wo die AfD quasi, es war irgendein Beschluss wegen irgendeinem Scheiß, keine Ahnung was, aber die AfD hat dann quasi moniert, dass nicht genug Repräsentanten im Bundestag sind, dass halt der Bundestag nicht beschlussfähig sind. Ne? Die zweifeln dran, dass die jetzt darüber abstimmen können. Und die haben tatsächlich, haben sie dann alle Abgeordneten rausgeschickt und dann Abgeordneten für Abgeordneten wieder reingeschickt und gezählt, und die haben tatsächlich rausgefunden, dass halt um 20 Leute zu wenig waren. Ne? Und dadurch wurde beschlossen, okay, wir sind nicht beschlussfähig. Die haben formal was Richtiges tatsächlich mal gemacht. Das Video hatte den Titel, ja, AfD fängt jetzt an, eigentlich den Bundestag an zu jagen, weißt du, nach ihrem Slogan, wir werden sie jagen, wir werden sie kriegen. Aber Da wäre keiner drauf gekommen. Und dieses scheiß NetzDG-Gesetz mit diesem Bundestrojaner, da waren noch nicht mal, also du brauchst, glaube ich, um einen beschlussfähigen Bundestag zu haben, irgendwie 360 Abgeordnete. Und bei diesem NetzDG und dem Bundestrojaner waren es noch nicht mal 100. Und keiner hat es gerafft, weil es während der EM oder was war das große Turnier jetzt, was jetzt vorher war, hier, wie heißt der denn, Confederations Cup, Confed Cup. Während diesen großen Turnieren machen sie den Kack. Verabschieden das einfach. Weißt du? Jetzt keiner von außen merkt, logisch. Ja, ja, und dann wird es halt einfach verabschiedet. Ja, aber willst du das jetzt gleichsetzen mit, dass Hitler auch Autobahnen gebaut hat, oder wie? Nein, das sage ich nicht bewusst. Deswegen sage ich auch nicht, dass AfD was Gutes gemacht hat. Aber sie haben aufgepasst. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Ding auch für die ganzen anderen Parteien gelten würde, sondern dass man auch drauf achtet, dass man das nicht einfach alles durchwinkt, so, oh, hoffentlich ist es vorbei. Die AfD, also es gibt nicht umsonst jetzt wieder eine GroKo, weil jeder Schiss davor hat, dass mehr Leute, also mehr, dass die AfD mehr Prozente kriegt. Ne? Dabei sollten die Leute weniger Schiss vor der AfD haben, sondern selber mehr streitlustig, mehr aggressiv, beziehungsweise aktiver sein, ne? Einfach nicht einfach alles abwenken und scheißegal drauf sein, von wegen hier, wir sind nicht genug oder wir sind genug, sondern dass man halt drauf achtet, ne? Dass das alles passt, dass das alles eine Richtigkeit hat. Weil diese Politikverdrossenheit, die wir in der Gesellschaft haben, überträgt sich ja dann auf die Politiker. Weil die Politiker denken sich auch so, pff, zack, ich bin jetzt für 4 Jahre gewählt, ich habe jetzt 4 Jahre sicher mein Gehalt, ne? Ich erscheine nur ab und zu, alles andere ist mir scheißegal, ne? Das geht dann schon. Ja. Aber wenn die wissen, okay, fuck, wir werden jetzt kontrolliert, da ist jetzt jemand, der nervt uns jetzt die ganze Zeit, wir müssen uns jetzt wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen, dann kann sowas auch nicht passieren. Ah, verstehe. Ja, weißt du? Also das einzige Gute, was die AfD gebracht hat, ist nämlich, dass die Leute jetzt natürlich jetzt auf Alarmstufe sind, endlich mal. Weil hätten sie es vor 2 oder 3 Jahren gerafft, als die AfD nach und nach in die Landtage eingezogen sind, dann hätten sie es davor, dann hätten sie noch dafür kämpfen können, dass jetzt tatsächlich weniger rechts tatsächlich jetzt im Bundestag ist. So, meine Meinung. Word. Mir ist das wurscht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich jetzt vergessen habe, worauf ich hinaus wollte. Verdammt. So, das war jetzt meine flammende Plädoyer-Rede dafür, dass man nicht mehr so politikverdrossen sein sollte und dass dir das nicht mehr scheißegal sein sollte, was in den Nachrichten läuft. Lukas. Okay, also soll ich jetzt doch mehr Nachrichten gucken und mich mehr für das Allgemeine interessieren. Ja, es hilft ja allein schon, es gibt ja die Tagesschau-App. Da gibt's ja die Tagesschau in 100 Sekunden. Es reicht ja, wenn du jeden Tag dir das anschaust, dann weißt du zumindest, was abgeht. Warum sollte ich wissen, was abgeht? Dass du dass du allgemein aware bist, was in deinem Land vor sich geht. Okay, ja, ich werde es probieren. Ja, weil ich habe ja mitbekommen, du bist nicht so für AfD, oder? Nein, ich war bei denen mal auf dem Parteitag und seitdem wusste ich, nein, danke. Ja, schau, wärst du wählen gegangen, hättest du dich aktiv beteiligt, dann hättest du eine Stimme für eine Partei abgeben können, sei es SPD, CDU, Linke, Grüne oder was auch immer. Hauptsache, die haben die weniger Prozentsatz, weil du hast eine Stimme weniger ihnen überlassen. So ist der Prozentsatz natürlich höher, weil jetzt weniger Stimmen im Topf sind. Ja, natürlich, klar. Wählen ist natürlich wichtig. Ich sage ja nicht, dass man nicht wählen sollte. Ja, und wie willst du dir dann deine Meinung von der Partei bilden, wenn du nicht weißt, was abgeht? Und welche Partei für was? Ja, die kann ich mir da vorher doch suchen. Ne? Dann, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt wählen, dann schaue ich mir an, was geht ab, was machen die so, okay. Das finde ich scheiße. Das ist wie beim Wahl-O-Mat, ja, und dann nehmen wir das schlechteste Übel, da machen wir das Kreuzchen drunter. Ja, und hast du das heuer gemacht? Musste arbeiten. Ja, schau. Briefwahl hatte ich keinen Bock. Schau. Da haben wir es wieder. Ja, egal. Ja, ich bin schlimm. Ja, ich weiß, es ist falsch. Ja, aber so geht's mir mit vielen Dingen in meinem Leben. Zum Beispiel noch. Wo du sagst, das machst du immer noch und das weißt du, das ist falsch. Etwas, wo du sagst, wenn du 10 Jahren das immer noch machst. Ach, hätte ich es vor 10 Jahren eigentlich mal bereut. Kein Kommentar. Okay, das ist gut, wenn man sich da zurückhält. Ja. Wobei, das Wählen gehen ist dann auch wieder Kacke, weil ich habe absichtlich CSU und FDP gewählt, damit es halt eben keine GroKo gibt. Und was macht der fucking Lindner? Der macht halt einen auf dicke Hose, weißt du was, ich habe keinen Bock auf Regieren. Und dann torpediert er halt eiskalt das, was ich gewählt habe. Also ich wollte schwarz-gelb, nein, von mir aus auch Jamaika, aber Hauptsache nicht GroKo und jetzt gibt's halt die fucking GroKo. Tja, so ist es halt. Wir haben ja das Problem bei uns in der Stadt. Bei uns sind die freien Wähler an der Macht, ja. Und es gibt natürlich, jedes Jahr gibt es ein Starkbierfest. Aber seitdem die freien Wähler nicht mehr an der Macht sind, ja, gibt es am Starkbierfest keinen Bieranstieg mehr. Und das in Bayern. Wo sind wir denn, ja? Die freien Wähler. Die freien Wähler, ja. Und bei der CSU, die wissen, okay, wir sind in Bayern. Bei uns gibt es beim Starkbierfest gibt's einen gescheiten Bieranstieg. Okay, wie haben die das begründet, dass es keinen Bieranstieg gibt? Weil es die freien Wähler sind, macht man nicht. Keine Ahnung, haben die nicht begründet. Das heißt, es gab am Starkbierfest überhaupt kein Bier, oder was? Es gibt keinen Bieranstieg. Toll, das heißt, es gibt keinen. Das heißt, der Bürgermeister wird jetzt nicht zum Fass gehen, den Zapfhahn dranhauen. Das ganze Ritual, die ganze Show gibt's nicht. Ja gut, das ist ja typisch eigentlich nur wiesenmäßig. Das ist ein Schmarrn, das gibt's überall. Wo ist denn das wiesenmäßig? Das gibt's überall, gibt's einen Bieranstieg. Okay, und der Bürgermeister ist auch freier Wähler, oder was? Ja, genau, deswegen. Und deswegen muss man in Bayern CSU wählen. Ja. Schau, und das ist doch ein Grund, vielleicht aktiv zu werden. Demonstrier für den Bieranstich. Ja, das mache ich. Wir wollen ja. Bier, wir wollen Bier. Das mache ich. Aber das ist auch lustig. Du kannst ja in Bayern kannst du ja nicht die CDU wählen. Ja, genau. Bei der Bundestagswahl, oder? Nein. Ja. Allgemein, du kannst nur. Allgemein. Du kannst. Ja, genau, du kannst nur CSU wählen, du kannst nicht CDU wählen. Ja. Das ist doch auch. Ja, weil komisch. Die wenigen CDU-Mitglieder, die es hier in Bayern gibt, die lassen sich halt nicht aufstellen, weil die halt nicht die Konkurrenz zur CSU machen wollen. Und die CSU. Es geht ja nicht darum, die bayerischen CDUler zu wählen, sondern die CDU zu wählen an sich. Ja. Es gibt schon die CDU als Partei, gibt es schon in Bayern. beziehungsweise gab es, weil inzwischen hat jetzt die CSU die Satzung irgendwie geändert, sodass jetzt automatisch jedes CDU-Mitglied auch gleichzeitig CSU-Mitglied sein kann, ohne dass sie die Partei wechseln muss. Also die kann zwei Parteien auf einmal angehören. Das heißt, jedes CDU-Mitglied in Bayern hat wahrscheinlich automatisch dann auch die CSU-Mitgliedschaft. Es hängt ja nicht davon ab, ob man sie nicht wählen kann oder nicht, sondern ob man sich aufstellt. Ne? Jede Partei kann sich ja, kann ja einen Listenkandidat aufstellen lassen. Ne? Und dementsprechend kannst du ja theoretisch bei den Listenkandidaten, kannst du sogar die ganzen Leute ignorieren und kannst irgendeinen Namen hinschreiben und da dein Kreuzchen hinsetzen. Theoretisch kannst du bei der Bundestagswahl kannst du mich wählen. Oder dich. Oder deine Mutter. Meine Mutter. Ja, die kannst du in den Bundestag hineinwählen. Und wenn es genug Leute gibt, die auch tatsächlich ihren Namen auf den Wahlzettel schreiben und dahin das Kreuzchen machen, dann wird deine Mutter Bundestagsabgeordnete. Okay. Ja. Habe ich jetzt nicht vor. Ja. Ich sehe jetzt auch nicht in naher Zukunft, aber gut zu wissen, dass die Möglichkeit besteht. Ja, also das geht tatsächlich. Und im Endeffekt ist es so, ja, du kannst die CDU nicht wählen, aber wenn du CSU wählst, dann wählst du im Prinzip automatisch CDU. Ne? Weil die ganzen Stimmen, die du quasi in Bayern dann hast, stellt die CSU, der CDU, quasi als Koalition automatisch zur Verfügung. Alles klar. So funzt das halt. Gut, dass du das alles weißt. Ja, ich studiere das halt, ne? Ach stimmt, du studierst, wie heißt das? Ja, also im zweiten Hauptfach studiere ich Politikwissenschaft. Ah, okay. Ja, lustigerweise, das mit der CSU und der Mitgliedschaft habe ich nur mitbekommen, weil ich einen meiner ehemaligen Juraprofessoren auf Facebook geaddet habe. Und der hat diesen Antrag, weil der ist Mitglied in der CSU, und der hat diesen Antrag gestellt und voll stolz auf Facebook gepostet, dass sein Antrag dann bestätigt worden ist auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Dass quasi alle CDU-Mitglieder auch feiern. Ja, dass alle CDU-Mitglieder auch gleichzeitig CSU-Mitglieder werden sein können, beziehungsweise sind oder so gewertet werden. Ne, hat er ganz stolz, hat es dann geschrieben. Ja, dank mir, CDUler, jetzt, dank mir könnt ihr jetzt alle hier CSU sein. Die beste Partei überhaupt. Was dann halt sie sagen, ne? Ich sag jetzt auch nicht CSU, dass die beste Partei ist. Ja. Nee. Jetzt sind wir aber leicht zu politisch geworden, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir uns in Rage geredet. Okay, du findest das zu politisch. Okay. Also ich bin für den popkulturistischen Podcast tatsächlich schon. Okay, ja gut, dann wo gehen wir jetzt hin? Ja, stimmt, jetzt nehmen wir uns beide bei den Händen und gehen jetzt auf die Spielwiese der Themen. So, da hinten sehe ich eine Schaukel, wo man über Computerspiele reden kann. Da hinten sehe ich das Karussell, wo man selber mit der Hand drehen kann. Da kann man über Filme reden. Da hinten sehe ich den Sandkasten, wo wir vielleicht alte Geschichten aus unserer Pfadfinderzeit, aus den Camps erzählen können. Das ist doch bestimmt lustig. Gehen wir zum Sandkasten. Okay. Wuhu. Okay. Ja, lali, lali, lali, lali, lali, lali. Eine Schaufel mitgebracht. Geil, geil, geil. Hier habe ich habe eine Erdbeerform und jetzt können wir Erdbeerkuchen können wir die ganze Zeit machen. Cool. Was ist dein letztes Camp-Erlebnis? Beziehungsweise was war dein letztes Camp? Mein letztes Pfadfinder-Camp war im Sommer, vom halben Jahr. Also im August. Im August, ja, richtig, das war. 1. August doch. 1. August doch. Und wo wart ihr da? Wir waren, das ist der Campplatz da bei, ja, da, wie hieß der? Guthof hieß der. Guthof, irgendwie so. Guthof. Aber da waren wir schon mal. Da haben, bei Vilshofen da unten. Das war, glaube ich, mein letztes Camp vorm Bundescamp. Kann das sein? Das kann sein. Da, wo der Benedikt Campwart war. Genau, und quasi der... Der Yoshi, der Campleiter. Und wir quasi die Überdachung hatten über den Leuten vor der Bühne. Ja, genau. Genau, wo die Schräge war. Genau. Ach, das war der Campplatz, war das, der Guthof. Der, genau. Ah. Der Guthof hieß der. Ja, okay, egal. Und aus dem Camp eine Story. Erst ganz witzig, wie ich da hingekommen bin. Ja, eine Freundin hat, also ich bin ja nicht mehr aktiv Pfadfinder seit, naja, grob gesagt, Anfang meiner Ausbildung mit 17, das ist schon Zeit her. Und ja, genau, ich habe eine Freundin geschrieben, die ist ja aktiv, so 2 Tage vorher so ungefähr, und dann habe ich halt irgendwie so 2 Tage vorher habe ich gefragt, ob ich mitfahren kann, so. Und dann hat es ist tatsächlich durchgegangen und ja, war es spontan. Und das Coole war, ich bin halt da hingekommen, weißt du, die Leute hast du ewig nicht gesehen und du bist sofort wieder, ja, du bist einfach, du kennst einfach alles, du kennst fast jeden und das Gefühl so von Familie ist halt übel schnell aufgekommen. Oh. Ja, wirklich, also du hast dich halt wirklich, ja, so wie zu Hause gefühlt, so ein bisschen. Oder halt, ja, so einfach, ja. Und so eine wahnsinnige, krasse Story. Naja, ich war wieder, was war ich? Ich war wieder bester Nachtwächter auf dem ganzen Camp. Ich penne ja immer draußen, ich schlafe nie im Zelt mit den anderen. Und dieses Jahr habe ich mich immer auf die Bühne gelegt. Weil natürlich, ich habe Technik mitgebracht, war natürlich im Anhänger, ich habe mir gedacht, okay, legst dich mit auf die Bühne. Tja, und wie es halt so immer ist, ja, Samstag, erster Aufbautag, ohne Kinder, ja, vor Camp sozusagen. Und Samstag ist natürlich der überfallträchtigste Tag. Echt? Beim Vorcamp schon? Ja, natürlich, das ist doch der scheiß Dorfjugend egal. Ach, Dorfjugend, ja, okay. Ja, genau. Ja, und ich bin natürlich der Einzige, der halt irgendwie draußen pennt und halt auch lang genug wach ist, sodass er halt merkt, wenn dann halt um 1:30 halt drei Leute mit Taschenlampen über den kompletten Platz plärren. und keiner wird halt wach und ich denke mir, muss ich jetzt aufstehen, Alter, beste Nachtwache der Welt. Ich weiß, die Leute wollen und machen Scheiße. Ach, ich habe keine Lust aufzustehen. Tu mal ja, so, als ob ich festgeschlafen hätte. Es passiert immer was Samstag am Vorcamp und immer bin ich wach. Ja, klar. Gehe ich natürlich zu den Leuten hin, sag, yo. Erwischt. So nach dem Motto, ihr habt Glück, dass ich noch wach war und nicht der Bundespolizist 2 Meter weiter. Die Einschüchterungstaktik. Na, das habe ich nicht gesagt, aber so ungefähr, ja. Also wir verstehen ja leider keinen Spaß mehr mit Überfällen und gut, bei den Vollpfosten sowieso nicht, weil die waren halt wirklich einfach nur laut und haben rumgefunzelt, waren im Küchenzelt und lauter so Bullshit. Ja, habe ich sie halt des Platzes verwiesen. Genau. Tja, und schon, weißt du, schon war ich der Held. Und niemand wusste es. Niemand wusste es. Du bist nicht der Held, ja, den wir brauchen. Ich hab's dann schon in der Früh, so beim Frühstück, hab ich den schon erzählt. Ja, Leute, ihr wisst schon, dass da gestern 3 Leute einfach rumgelatscht sind, so am halben Campplatz. Ja. Aber das ist immer so, weil Samstag haben die Leute alle Zeit so, die in der Dorfgegend sind und die denken sich, ja okay, was passiert denn hier so auf dem Platz, ja, wo kommen die ganzen Leute her, wo fahren die alle hin und dann sehen die, ach, die bauen hier ein Zeltlager, ja, dann schauen wir halt mal vorbei, wir haben ja Zeit, ne. Aber unter der Woche müssen ja alle arbeiten. Ja, deswegen Samstag. Tja, aber das war jetzt auch nicht so mega spannend. Aber ja. So viel Spannendes ist ja da gar nicht passiert. Ja, das ist bei den Royal Ranger Camps allgemein, da ist man immer so drauf bedacht, ja, wir müssen die Kinder schützen und die Kinder sind ja dann ja alle traumatisiert, weil sie Angst haben und die heulen die ganze Nacht rum und so Sachen, wo man dann, wo war es, an welchem Campplatz war es, war glaube ich hier in der Nähe, dieser Campplatz hier bei Regensburg in der Nähe, wo war es mal dieses Geländespiel gemacht haben. Das war, glaube ich, Kundschaftercamp war das, ne? Wo dann die Leute sich dann im Nachhinein beschwert haben, boah, die Kinder haben dann voll rumgeheult und konnten nicht schlafen, so. Ich finde, das gehört schon zum Camp dazu. Und ach, die Aktion! Ja. Ach, jetzt komme ich drauf. Holy shit, die war geil. ja, während der Aktion war es schon geil, so. Aber die war's. Das Geländespiel. Ja, und ja, manche haben sich halt nicht an die Regeln gehalten, haben es halt dann übertrieben natürlich. Aber ich finde, dass sich da Kinder natürlich erschrecken können. Das ist da, also das, da man muss die Kinder halt vorwarnen, sagen halt so, hey, ab und zu kommt mal jemand, der kommt und testet die Nachtwache, da gibt's auch Überfälle und so weiter. Und kann sein, wenn die was mitgehen lassen, dass man Auslöse dafür zahlen muss. Aber hey, dafür haben wir die Nachtwache. Und wenn die's schaffen, dann war die Nachtwache halt scheiße. Dann müssen wir die Nachtwache bestrafen. Ne? Aber dann muss man nicht das ganze Camp und die Leute, die motiviert sind und bei sowas mitmachen wollen, halt gleich bestrafen, weißt du? Und ja, sagen, es halt gibt's nicht mehr. Ja, mal früher waren die Zeiten halt. Vor allem, ich finde es halt richtig fies, als wir noch Kinder waren, da waren Überfälle gang und gäbe. Und man freut sich schon, wenn man Pfadfinder oder Pfadranger ist und man darf dabei sein oder man darf die Nachtwache machen und dann wird's abgeschafft. Ja, nicht mehr toleriert. Nicht mehr toleriert, so. Nach dem Motto, hier gleich Anzeige und bla bla und... Ja, Polizei sofort. Ja, ja, zum Beispiel an dem Camp gab's quasi, ja... haben wir zwei Pfadrangers, quasi das ältere, das Alter ab 14. Ich glaube, zwei Pfadranger haben das eigene Camp überfallen, so nach dem Motto. Sind halt nachts raus, um 4, nachdem die Nachtwache ins Bett gegangen ist. Geiler Scheiß. Oder verfrüht ins Bett gegangen ist, sind die halt raus und haben halt irgendwie Zettel verteilt. Halt, ja, halt so Zettel verteilt irgendwie mit Gummibärchen, sowas. Ja. Ja, aber das ist ja kein typischer Überfall. Das ist so die Pussy-Version. Ja, nee, aber jetzt warte. Und dann, natürlich ist es kein typischer Überfall. Ja, haben irgendwie eine Flagge gehisst oder so. Ja, ich habe das zwar mitbekommen, dass da jemand ist und da irgendwie was an dem Fahnen was macht, aber mir war das wurscht, hier weitergepennt. Du bist auch so eine. Ja, wer geht in der Früh um 4 an den Fahnenmast und zieht da eine Fahne hoch? Das kann ja nur ein eigener sein. Bei der Fahne hoch. Genau. Und da gab es dann auch mega Stress so. Also wirklich, da gab es dann wirklich Stress unter den Leitern. Die fanden das gar nicht in Ordnung. So, das habe ich nicht verstanden. Was waren dann die Argumente? Wirklich, ich war beim Leitergebet, war ich ja nicht in der Früh. Und ich wollte auch nicht diskutieren, aber die haben gesagt, die finden das kacke. Ich einfach nicht verstanden. Ja, das ist halt diese Generation, so die halt noch quasi so unseren Eltern noch ähneln. Ne? Aber ich finde so Leute, oder waren da auch Leute, die in unserem Alter, quasi Leiter, die in unserem Alter sind, die dann gesagt haben, ja, nee, finden sie auch kacke. Ja, auch, ja. Ja, gut, das sind halt Pussys und Idioten, aber ich finde die... Nein, das nicht, aber... Nein, also war natürlich, ich... Gut, ich werf gerade im Glashaus mit Steinen, weil ich war früher, als ich da auch dabei war und Leiter war, war ich ja auch so, ja, okay, lass mal Überfälle, lass mal sein und so weiter. Gut, lag auch hauptsächlich daran, dass ich keinen Bock auf Überfälle hatte, weil ich einfach nur schlafen wollte in der Nacht. Tagsüber hat man eh schon genug zu tun mit den Belgern, die halt den ganzen Tag um einen rumrennen und nicht auf einen hören. Und dann will man halt schlafen, dann will ich keine Nachtwache halten, dann will ich auch keinen Stress in der Nacht, da geht's mir nur darum, dass mir egal, ob die Kinder aufwachen, Hauptsache ihr weckt mich nicht auf. So, aber dann habe ich dann auch so gemeint, ja, okay, soll man nicht machen lassen. Aber jetzt, wenn ich dann halt, ich schaue von ein bisschen weiter weg, denke ich mir so, dann sorgt doch für eine ordentliche Nachtwache, die was drauf hat, ne? Dann müsst ihr ja keine Angst haben, dass was passiert. So, dann gibt's halt noch Überfälle. Ich meine... Na gut, es gab ja dann auch eine Zeit quasi, wo man gesagt hat, okay, nur angemeldet. Und das war natürlich auch abhängig von dem, der das Camp leitet. Weil man kennt sich ja untereinander, ganz Bayern kennt sich ja fast jeder so ungefähr, dass man sagt, okay, die haben da und da Camp, lass einfach mal hinfahren und wir melden uns halt an, so nach dem Motto. Und dass man dann irgendwie so eine Art, ja, dass der dann sagt, okay, ja, ich stelle meine ganzen Pfadranger auf und... ich hieß die Flagge und wenn ihr es schafft, die Flagge zu ziehen, dann kriegt ihr in der Früh kein Frühstück, keine Ahnung, irgend sowas, ja. Und ja, dass man einfach klare Spielregeln ausmacht. Ja, irgendwas, dass man sagt, man hat so unter den Rangern hat man da klare Regularien, nicht einfach, ja, das wird weggemacht. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass die Gefahr ist, wenn man zum Beispiel über die Schnüre stolpert und dann auf einen Hering kracht. Aber ganz ehrlich, Nachtwache. Ja, das macht's doch aus. So ja, also Nachtwache dürfen ja eh nur maximal. Also Mindestalter sind ja die Pfadfinder. Meistens macht es ja immer die Pfadranger. Ne? Da geht es ja ab 15 los. Ne? Und wenn jemand einfach nur zu dumm ist um zu schauen, beziehungsweise halt sich vorher nicht die Umgebung anguckt. Das, ich meine, man kann als Nachtwache eben genau dann ableuchten, hier die Zelte ableuchten, da weiß man, okay, wo sind die Schnüre, ne, dass man dann ungefähr läuft. Man muss sich ja nicht selber wie blöd einfach dann halt zwischen den Schnüren hin und her bewegen, nur um zu hoffen, dass man den Überfäller halt erwischt. Ne, man muss den Leuten auch zutrauen, dass man sagt, okay, die haben eine gewisse Intelligenz, hey, passt mal auf, dass ihr euch nicht selber aufs Maul haut. Ne? Ja, genau, man muss den Leuten was zutrauen. Ja. Man muss einfach wieder Leuten mehr zutrauen. Ja, das ist immer diese Angst vor der Haftung. Meine Güte, dann soll sich jeder Ranger-Stamm halt eine ordentliche Haftpflichtversicherung, die halt sowas auch halt abdeckt, auch mit besorgen. Das halt, wenn halt mal was passiert, meine Güte. Natürlich wieder kompliziert. Ja, das ist dann mit den Eltern natürlich auch verbunden, weil die Eltern nicht mein Kind in Gefahr, bla bla. Na, und so weiter und so fort. Wobei ich habe noch kein Camp erlebt, wo sich jemand irgendwas wehgetan hat. Klar, ich kenne so Horror-Stories, vor allem von den Regensburgern, wo die mal erzählt haben, dass mal ein angezündetes Kreuz wurde mal einen Hang runtergeschossen und auf Rädern, weißt du, einfach nur, es kam so entgegen. Weißt du, aber Alter, das ist halt dann, den kannst du halt auch dann anzeigen. Dann sagst du, dann kriegt halt eine Anzeige. Ja, aber gegen sowas kannst du ja nichts machen im Vorhinein. Also, ja, der macht das ja auch, wenn man vorher sagt, du kriegst eine Anzeige und das ja, ist... Ja, dem ist es, oder? Ja. Ja, der macht das einfach mutwillig. Der macht das ja trotzdem. Ja, also von dem her, ich verstehe schon, wenn Leute dann dadurch abgesteckt sind und Angst haben. Nee, aber es nur zu verbieten, verhindert nicht die Tatsache, dass Leute dann so einen Scheiß denken und sowas vielleicht umsetzen. Ja. Es verhindert einfach nur die Leute, die auch Spaß haben wollen und sich an die Regeln halten. Und die Leute, die sich an die Regeln halten, die kommen auch nicht, wenn du sagst, kommt nicht. Ja. Komm, ja, wir überfallen das nächste Ranger Camp. Bist du da eingeladen als Leiter? Noch nicht. Noch nicht. Wenn du nicht hingehst und nicht eingeladen worden bist, dann überfallen wir das. Ja, ist klar. Den Technikanhänger will ich klauen. Ja, genau, das ist der Coup, den Technikanhänger. Das ist das große Ziel. Ja. Ja. Kriegen wir halt beide voll Stress, weißt du? Ihr willst es doch beide besser. Was soll denn der Scheiß? Anzeige. Ich mach die Polizei. Ja, also, du musst echt aufpassen, weil so gewisse Leute, die fackeln da nicht lang. Ja. Also, die fackeln gar nicht. Ja, ja. Ich weiß noch, wo ich beim Überfall dabei war mit den Zwillingen. Wo wir euer Camp überfallen, das letzte Pathranger Camp, wo du dabei warst, wo wir das überfallen haben. Weißt du noch, wo wir dann vorbeigekommen ja, sind? Wir sind tagsüber vorbeigekommen, so als Tarnung, so nach dem Motto, hey, wir kommen das Camp besuchen und so weiter. Und dann nachtsüber wollten wir dann überfallen. Wir hatten sogar, was wir ja eigentlich machen wollten, klar, Alkohol ist am Camp verboten, aber wir dachten, wir machen einen Gag und wir haben so Tipp-Dosenbier gekauft. Und dachten, wir vergraben das halt für dich, dass du dich halt da mal bedienen kannst. Na naja, gut, an dem Camp sagen wir, okay, wir wollen das Camp nicht versauen und nicht, dass noch jemand Ärger kriegt oder dass du vom Camp fliegst. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben das Dosenbier nicht verkauft. Ich weiß nicht. Habe ich noch deinen Klappspaten oder habe ich dir den zurückgegeben? Weil du hast mir den Klappspaten. Ich habe es gesucht und nicht gefunden. Weil du hast mir den Klappspaten überlassen dafür. Dann musst du den Klappspaten haben. Den brauche ich, Alter. Den habe ich noch. Ja. Dann habe ich den noch. Den brauche ich. Dann habe ich deinen Klappspaten noch. Ja, super so. Ja, und was haben wir dann gemacht? Wir haben dann in der Nähe vom Camp gab es dann halt so einen Kürbisstand, weißt du, wo so eine Dose war, wo du einfach Kohle reinschmeißen kannst und dann nimmst du halt für den Preis den reingeschmissen und nimmst du halt die Kürbisse. Dann haben wir ein paar Kürbisse genommen. Wir sind dann im Nachbardorf dann irgendwie 2 Stunden rumgefahren, bis wir einen Kugelschreiber gefunden haben, weil keiner ein Edding hatte. Gut, mit der Nacht um 1 hat auch kein Geschäft mehr offen gehabt. Und das war so unser Notplan. Wir haben gedacht, wir müssen irgendwas Aktives verteilen oder irgendwas machen. Ja, dann 5 kleine Kürbisse gekauft. Scheiße, was auf die Bühne stellen. Weil ihr habt halt so eine geile Aktion vorher gemacht und wir kommen halt mit den Kürbissen Scheiße, dann. Scheiße, was auf die Bühne stellen. Ja, wollt ihr damit sagen, dass wir auch die Scheiße vor Gott bringen sollen? Ja. Das war echt witzig. Weißt du, da wäre das Bier noch nicht mal so schlimm gewesen, wie ihr das Dixie das einfach auf die Bühne geschleppt habt. Ja. Ja. Oh Mann. Worauf ich hinaus will, wir haben dann diese Kürbisse verteilt und dann mitten in der, und wir, als wir waren nicht die einzigen Leute in der Nacht da, die den Überfall machen wollten. Da war eine Gruppe von ungefähr 12 Leuten, sogar in Tarnkleidung und teilweise sogar in Wookies, die wir dann halt entdeckt haben, die waren so mega schlecht, sind so im Gras gelegen, haben sie sich totgestellt, so, Alter, wir sehen dich. Alter, wir sehen dich. Und dann so, Alter, wir machen auch Überfall. So, ach so, ja, hier, wir sind die und die und so weiter. Ja, und die hatten Böller dabei und die haben gesagt, die wollten mit Böllern, wollten sie Krach machen. So, als wir dann unsere Kürbisse verteilt hatten, sind wir dann, haben wir gesagt, okay, cool, jetzt war's lame, jetzt gehen wir mal zur Nachtwache und wir sagen einfach, hey, wer wir sind und ne, wir waren die halt vor den Typen, die Böller machen. Und da hat der Typ, der die Nachtwache gehalten, der war dann voll aggressiv uns gegenüber so, hier, was macht ihr hier, verschwindet sofort, sonst rufe ich die Polizei und so weiter. So, Alter, wir wollten euch nur vorwarnen, wir sind gerade, wir drei, wir sind noch nicht mal in Tarnkleidung unterwegs, wir waren in stinknormaler Kleidung waren wir unterwegs. Wir sind durchs komplette Campgelände konnten wir laufen, ohne dass ihr uns entdeckt. Da sind noch ungefähr 10 Leute, die machen noch Stress mit Böllern und so weiter. Also passt lieber besser auf. Und dann sind wir halt im Streit auseinandergegangen und dann sind wir einfach heimgefahren. Ja, ja, also von dem her. Ja, Jahr, das kommt halt immer drauf an, auf wen du triffst. So. Und das war der Brownie übrigens. Ach echt? Ja, der Brownie. Holy shit. Ja, der Brownie hat so Stress geschoben. Dein Nachfolger war das, glaube ich. Ja, ja. Ja, also quasi von dem her. Nachfolger. Alter, interessant, ja. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Ja, also von dem her, das stimmt schon. Also wenn wir den Überfall dann planen, davon abgesehen, dass wir den jetzt angekündigt haben und die Leute, die halt unseren Podcast hören, die wissen das jetzt, da könnte es gibt Pfingstcamp. Ja, ja, Pfingstcamp, ja. Ja, Pfingsten, genau. Da kann ich sogar theoretisch Urlaub bekommen. Perfekt. Ja, also von dem her, oder zumindest eine ganze Woche, jeden Abend. Ja, was heißt ja, was heißt gut Urlaub. Von 0 bis 3. Ich habe unter der Woche habe ich ja dann noch eher Zeit, also am Wochenende ist dann kacke. Ja, Wochenende kannst du vergessen, das Camp geht am Sonntag los und am Freitag vorbei. Ja, dann lass Montag, Dienstag, weil du hast Montag, Dienstag eh frei. Ja, ich gehe aufs Camp. Ja, wenn du nicht aufs Camp gehst. Ach so, stimmt. Ich sag ja, wenn du nicht aufs Camp gehst, ja, dann hast du eh keinen Urlaub, aber dann hast du die zwei Tage frei. Wenn du aufs Camp gehst, hast du Urlaub, du bist am Camp. Ja, wir sind am Start. Ja, okay, gut. So, gut, das dazu. Die ganze Überfallthematik wieder durch. Ja. Ja, mich stört das schon auch ein bisschen. Ich hätte auch gern öfter so Spielchen spielen wollen, nachts. Was du für Spielchen spielen willst nachts, das wollen wir alle gar nicht wissen, Lukas. Oder umgekehrt, vielleicht wollen das ein paar Leute schon wissen, vielleicht eher ein paar Frauen. Naja, eine wird schon reichen. Solange die eine mit auf deine Spielchen eingeht, ne? Tja, eben. Nee. Ja, Ranger war schon eine geile Zeit. Ja. Ich vermisse es voll. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einfach nur, wie heißt das, wenn man so in die Kindheitserinnerung zurückschwelgt? Nee. Nostalgiefaktor. Nee. Doch, nee. Das ist schon Nostalgiefaktor. Nee, bei mir nicht. Ja, weil du musstest nie so richtig aktiv, ja gut, die letzten zwei Camps musstest du schon, aber du warst immer der, der nie Vollzeitleiter machen musste. Ja, stimmt, ich hatte schon chillig, außer letztes Camp. Ja, da wo du halt dann halt auf einmal was machen musstest. Aber du warst immer der dann quasi, der vom Juniorleiter dann auf einmal Technik gemacht hat und dann warst du halt der Techniktyp und dann haben dich alle in Ruhe gelassen. Stimmt, ja. Ja, und dementsprechend konntest du dein Camp chillen. Wir waren dann immer tagsüber gestresst von den Kindern und dann haben sie, dich und Tobi haben sie dann immer schlafen geschickt, obwohl ihr nachts noch wach bleiben wolltet und so weiter. Ich bin dann immer gleich ins Bett umgefallen. Ja, wahrscheinlich hätte ich damals schon die Variante mit den 4 Stunden Schlaf machen müssen. Ja, so am Camp. Du hättest eine Woche vorher anfangen müssen, sodass du am Camp das hinkriegst. Ja, genau. Ja, oder 2 Wochen vorher. Eine Woche vorher ist ein bisschen, 2 Wochen, dass ich halt schon dran gewöhnt bin und dann, genau, dann reiche ich mir auch 4 Stunden Schlaf und mache ich tagsüber meine 3 Naps, so alle 25 Minuten. Es geht auch super. Ja, hier gibt's ja immer diese stille Zeit, die 15 Minuten. Und danach gibt's ja die Teamzeit und dann überziehe ich halt 10 Minuten. Und dann geht das dann schon. Ja. Vielleicht sollten wir mal für alle Zuhörer, ich gehe mal davon aus, die meisten Zuhörer, die wir jetzt am Anfang haben, kennen uns. Und wissen, wo wir herkommen und was wir machen. Aber die es vielleicht nicht wissen, vielleicht sollten wir mal erklären, worüber wir hier gerade reden, weil wir reden einfach nur über die Pfadfinderzeit. Und die wissen vielleicht nicht, welche Pfadfinder wir meinen und welchen Hintergrund wir haben. Ja. Ja, ich mache einfach nur ganz kurz, ne? Ich erkläre, wer das mal. Also, die Pfadfinder, die wir damals waren, die gehörten zu den Royal Rangers. Ja, die gibt es überall in Deutschland. Das ist ein christlicher Pfadfinderverein. mit starken christlichen Werten. Ne? Das heißt, du lernst neben Feuer machen, schnitzen, Knoten und Bünde binden, lernst doch ganz viel über die Bibel und die Geschichte mit Jesus und Gott und so weiter und so fort, was da alles passiert ist. Ne? Und du, und so ein Camp ist immer auch nicht nur, ja, was mache ich mit den Kindern in der Freizeit, sondern da gibt es auch Morgenappell und Abendappell, und während diesen Appellen gibt es meistens immer einen christlichen Input, ne, und Lobpreis. Ne? Man singt halt dann Lobpreislieder, ne? Und meistens sind es auch kindgerechte Lieder. Und im Prinzip ist es halt für Kinder gemacht, ne, dass man eine Pfadfindergeschichte für Kinder. Im Prinzip kann man das dann so zusammenfassen. Oder habe ich irgendwas vergessen, was du noch hinzufügen würdest, Lukas? Anscheinend nicht. Nee. Glaube nicht, nee. Das vielleicht so. Und wir sind beide, um vielleicht auch so manche Kommentare auch verständlich zu machen, wir sind aus, ich würde sagen, beide in einem christlichen, freichristlichen, konservativen Haushalt aufgewachsen, würde ich mal sagen. Ne? Also Unterschied, es macht einen Unterschied zwischen landeskirchlich konservativ und freichristlich und konservativ. Was das mal ist, können wir mal in einem anderen Podcast mal diskutieren. Und, ja, das stimmt. Ja. Und wie wir beide zum Glauben stehen. Ja, das können wir machen. Ja, das aber ist halt nicht mehr. Ja, aber allgemein die Pfadfinderzeit war super. Ja, also ich vermisse die beste christliche Jugendarbeit, die es gibt, meiner Meinung nach. Ich würde mal sagen, auch am effektivsten tatsächlich. Ja, also. Ja, du lernst den Kindern halt nicht nur irgendwie, yo, es gibt Gott, sondern ey, bau mal was, mach mal was. Ja, hier genau. Hast du eine Axt, hack mal Holz. Ja, hier, spiel mal Kain und Abel nach mit der Axt. Nein! Alter. Mann! Kindheitserinnerung kaputt, hör auf! Hier geht's um die Message. Ja, ja, dass die Kinder wieder mal sich selbst was zutrauen können, sich selbst mal was bauen können, ja, und merken, okay, ey, wir müssen jetzt was kochen, was brauchen wir? Wir brauchen Holz. Ja, das ist cool, ja, dass die Kinder tatsächlich eine Mahlzeit am Tag immer selber kochen mussten. Meistens war es immer das Mittag. Du musst dein eigenes Zelt aufbauen. Ja, genau. Ja. So, du musst halt ein bisschen was machen. Eigenen Tisch bauen, eigene Feuerstelle bauen. Lernen die Kinder natürlich lauter Fähigkeiten, die du halt nirgendwo anders kriegst, sage ich jetzt mal. Also im Prinzip, wir bereiten Kinder für eine Zombie-Apokalypse auch vor, ne? Ja, grundsätzlich, genau. Ja. Also, das ist der Gedankengang dahinter. Ja, also stell dir vor, das sind dieselben Attribute, die du haben musst oder können musst, wenn du Zombie-Apokalypse hast. Ja, das stimmt. Du kannst mit Werkzeug umgehen, du kannst Sachen selber bauen. Ja, alter Werkzeug. Das Einzige, was wir den Kindern nicht beibringen, ist plündern. Und vielleicht mit Schusswaffen umgehen, das fehlt halt noch. Ja, in Amerika ist das ja Standard. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die Power Rangers in Amerika Schusswaffen trainieren, das nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, kann ich mir aber vorstellen. Ja, so manche einzelne Stämme könnten das tatsächlich. Wobei, in der Tschechei machen sie es, glaube ich. Da machen sie es nicht mit Schusswaffen, sondern mit Paintball-Aktionen. Okay. Und da sind die Waffen halt nicht so wie bei uns als Paintball-Gun einfach klar sichtbar, sondern die schauen halt aus wie echte Waffen tatsächlich. Ja, ja, klar. Tschechien ist das anders reguliert. Also das fängt ja schon bei Tschechien an, da kann ich mir auch gut vorstellen, das ist bei Amerika dann auch so. Ja. Also wir sind top ausgebildet. Wenn wir Zombie-Apokalypse hätten, ne, wir würden überleben. Wenn das Werkzeug wenigstens stimmen würde. Weil letztens am Camp, ja, wir hatten nur Müllwerkzeug. Wir hatten einen Hammer, einen großen Hammer, eine große Axt, keine Spaltaxt, keine einzige Axt war geschliffen. Die sägen alle Müll. Ja, weißt du, da war ich letztens schon, war ich überlegen, ob ich mir nicht mein eigenes Werkzeug kaufen sollte. Weißt du? Keine Ahnung. Ja, die Sägen bei uns waren schon immer kacke. Also wir hatten Spaltkeile, vor allem keiner hatte Spaltkeile dabei. Aber wir hatten, also die hatten doch die guten Fiskars-Äxte, oder nicht? Ja, aber die sind ja mittlerweile 10 Jahre alt und die. Alle stumpf. Die schleift ja keiner nach. Die hat doch der Jürgen immer nachgeschliffen, oder nicht? Nee, nicht wirklich. Oh. Ja, was hast du denn da wieder hinterlassen für einen Stamm? Ja, ne? Wahnsinn, ey, komm, bin ich nicht mehr Stammwart? Ja, ja, genau. So, wo du das da warst, Material, alles noch geil. Wo das Sepp noch da war, dann war das Werkzeug noch in einem halbwegs vernünftigen Zustand. Ja, mittlerweile. Ja, ich muss aber auch echt zugeben, die Sägen waren schon immer kacke. Also wir hatten auch die neuen, die er damals gekauft hat. Ja, wir hatten nie gescheite Sägen. Wir hatten, die anderen Stämme hatten immer richtig geile Sägen. Da setzt du an und dann zack geht's wie durch wie Butter. Bei uns musstest du immer Ewigkeiten sägen. Das war immer Das war schon kacke. Ja. Das muss ich mir jetzt meine eigene Äxte kaufen. Ja, eigentlich. Bin ich schon überlegen? Am besten machst du noch Motorsägenschein und dann nimmst du deine eigene Motorsäge mit? Ja, das wäre echt sinnvoll. Weißt du, was du als nächstes Fortbildung machen kannst? Motorsägenschein. Ja, ich frage meinen Chef mal morgen. Motorsägenschein. Wozu brauchen wir Motorsägenschein? Ja, damit ich Sachen bauen kann hier bei uns. Ja, genau, Motorsäge. Ja, ich kann dann, wenn die Bühne zu groß ist, kann ich sie kleiner sägen. Ja. Oder falls jemand Bühnenbilder bauen will, dann kann ich mithelfen. Stimmt. Motorsägenschein wäre echt sinnvoll, weil da kann ich endlich mal selber sägen, weil du musst alles sägen lassen. Das ist ja voll behindert, was, wenn dir als Mann aushelfen lassen muss von einem anderen. Nur weil der den Schein hat und du nicht. Ja, das ist schon echt kacke. Vor allem, man macht es ja meistens nur aus Faulheit. Du kannst es genauso gut, ja. Ja, man könnte es selber aber machen. Aber der andere hat den scheiß Schein und du nicht. Ja, man ist einfach zu faul, das mit der eigenen Säge zu machen. Und dann muss man das Motorsäge und dann muss man fragen, hat er Zeit? Dann ist es ein überkorrekter Typ, dann zieht er seine Riesenmontur erstmal an. Erstmal eine halbe Stunde, bis er alles angezogen hat. Ja, dann hättest du es dann doch wieder mit der eigenen Handsäge dann doch wieder selber geschafft. Das ist dann alles dann nichts. Ja, komm, du machst einen Motorsägenschein. Ja. Das nimmst du jetzt vor. Kommt auf meine Liste. Genau. Ich frag dich nächste Woche wieder, genauso wie du mich fragst wegen meinem Schlafrhythmus, frag ich dich, wie es ausschaut mit dem Motorsägenschein. Ja. Genau. So machen wir das. Apropos Motorsägenschein. In der Zombie-Apokalypse, wer von uns beiden würde länger überleben, wenn wir beide im Team wären? Ja, ich. Wie kommst du jetzt darauf? Warum nicht ich? Ja, weil du immer verreckst als Erster in jedem scheiß Game. Das ist was anderes. Genau dasselbe. Das ist Anpassungsfähigkeit, Improvisation, Intelligenz, weißt du? Das ist ja, Anpassungsfähigkeit ist ja Intelligenz. Aha. Ja, stimmt. Und ich hab einfach mehr gehackt als du. Viel mehr gehackt. Du hast definitiv mehr gehackt als ich, ja, das stimmt schon, ey. Und ich habe die größeren Messer daheim. Ja. Aber ich habe das größere Messer in der Hose. Ja gut, aber mit dem kannst du nicht viel anfangen. Hast du eine Ahnung? Also wenn du das auspacken musst. Puh. Ja, da, ja, puh. Ja. That's what she said, ja? Ja, genau. Ja, okay. Aber Zombie-Apokalypse, okay, sagen wir mal, wir beide Zombie-Apokalypse. Wir beide können uns nur retten, wir kriegen beide in den Nachrichten mit. So, erstmal, es fängt schon damit an, du kriegst es ja nicht mit, ich muss es dir sagen, ja, weil du schaust ja keine Nachrichten. Richtig, du musst es mir sagen. Ja, genau, aber ich krieg mit, morgen, auf einmal haben wir überall Zombie-Horden um uns herum und keine Ahnung, und wir müssen uns irgendwie retten. Wir haben irgendwie einen Tag Zeit, uns vorzubereiten. Und dann ab Mittwoch ist so ein bisschen Purge-mäßig, so wie bei Walking Dead. Also es ist im Prinzip die Welt, auf einmal verwandelt sich die Welt in dieselbe Welt von Walking Dead. Ne? Auf einmal hast du überall die Zombies um dich rum. So, welche Sachen würdest du realistisch mitnehmen, beziehungsweise realistisch dich vorbereiten? Was würdest du machen? Also von daheim? Nein, allgemein, realistisch. Allgemein. Mit deinen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen jetzt. Mit meinen Mitteln, die mir jetzt zur Verfügung stehen. Ja, jetzt sagen wir mal, okay, machen wir das Ganze ist nächste Woche, weil Donnerstag ist der erste des Monats, das heißt, jeder hat sein Gehalt. Das heißt, rein theoretisch, ne? Aber wobei Gehalt spielt auch nicht eine Rolle, weil spätestens, wenn Panik geschoben wird, fangen die Leute ja an, dann halt hier Dingsbums zu machen, Plündereien. Und so. Die tun ja plündern. Ja, aber sagen wir mal, wir haben einen Tag Vorsprung vor allen anderen, ne? Und wir haben die Kohle, sagen wir mal, unser realistisches Gehalt beide jeweils. Ich würde mir einen Jeep kaufen. Was für ein Geländefahrzeug. Und eine Axt. Eine große Axt, eine kleine Axt. Ja, du musst auch bedenken, du kannst auch nur begrenzt. Wobei, du kannst auch alles in den Jeep schmeißen, stimmt ja. Ja, eben. Weil ich habe mir einen Jeep gekauft. Wie groß ist der Jeep? Vier Sitze, zwei Sitze? Land Rover Defense. Okay, Land Rover Defense, okay. Ja, keine Ahnung. Was ist das für eine Zombie-Apokalypse? Was denn? Sie sind dahinter. Das ist die Rede. Ja, dann hier, da gibt es ja so viel hier so Wasserreiniger-Dingsbums-Zeug, ne? Da gibt es ja so Filter, Wasserfilter zum Trinken. Ja. Ja. Und ja, Nahrung brauchen wir ja auch irgendwie, ne? Okay. Ja gut, dann muss man halt Konserven halt einpacken, ne? Weil die halten ja am längsten. Und Trockenzeugsgedöns. Vor allem, das kann man auch aufgießen mit heißem Wasser. Ja. Yeah. Okay. Und einen Haufen Dörrfleisch, also Trockenfleisch. Im Prinzip alles, was leicht ist, und Konserven halt. Ja, genau. Und wohin würden wir fliehen? Wohin würden wir fliehen? Ja. Was denkst du, was wäre der sicherste Spot in Europa? In Europa, der sicherste Spot in Europa. Ja. Vor Zombies. Ja. Also auf alle Fälle nicht in den Städten. Also man darf auf keinen Fall in die Großstädte, weil da sind ja die meisten Menschen. Das heißt, die meiste Gefahr, dass Leute zu Zombies werden. Das heißt, wir müssen sowieso irgendwo, wo niemand ist. Das stimmt. Im Idealfall müssten wir eigentlich hier raus aus Europa und dann nach Sibirien. Ja. Das wäre eigentlich so, müssten als Eskimos müssten wir leben. Als Eskimos, ja, das wäre natürlich das Einfachste, richtig. Ja, aber wir müssen uns dahin jetzt erstmal durchschlagen. Das heißt, welche Route wählen wir dann? Gehen wir die Balkan, nicht die Balkanroute, wer ist denn, wie heißt denn die Ostsee noch? Auf alle Fälle halt an der Ostseeküste halt entlang. Müssten wir halt hoch. Direkt halt. Oder über Norwegen, beziehungsweise wie heißen die? Schweden und Norwegen, wie heißen die denn? Da gibt es ja einen Begriff dafür. Skandinavien. Skandinavien. Durch Skandinavien dann quasi hoch nach St. Petersburg und dann oben quasi am Nordpol, am Polarkreis entlang, an Sibirien entlang. Weil ich glaube, das wäre auch spannend, durch die Wälder in Skandinavien zu fliehen. Also ich würde schon versuchen, in eher einen lebensfreundlicheren Raum zu flüchten. Okay. Zum Beispiel? Ja, schon ein bisschen, wo es wärmer ist. Ja, aber Kälte wird ja die Zombies abhalten, sich bewegen zu können. Aber irgendwann erfrieren sie ja. Die erstarren ja. Ja gut, da muss man wieder diskutieren, okay, über welche Zombies reden wir eigentlich. Ja, also du kannst mir keinen Zombie sagen, der so eine hohe Körpertemperatur hat, dass er es schafft, in Sibirien sich zu bewegen. Bei minus 30 Grad. Was weiß ich? Weißt du, dann gibt es die Zombies wie bei, aus welche Zombies aus welcher Serie oder aus welchem Film? Nehmen wir die stinknormalen Zombies aus Walking Dead, die einfach die Beißer. Die Beißer, okay. Die sind weder schnell noch großartig resistiv. Dann ist es scheißegal. Da reicht es einfach ein Kopfschuss oder mit dem Messer ins Gehirn. Ja, dann ist es scheißegal. Dann ist scheißegal. Ja, weil die ganzen Leute, die in Walking Dead sterben, ja, das passiert nur, weil irgendjemand einen irgendeinen komplett idiotischen Fehler macht oder nicht aufpasst. Ja, deswegen sind wir beide ja zusammen. Ja, richtig. Und deswegen passiert uns die ganze Scheiße nicht. Und deswegen brauchen wir auch keinen Plan. Das heißt, wir bleiben, wo wir sind. Ich in Regensburg, du in Traunreuth mit einer Axt und deinem Land Rover. Ja, wir können uns ja schon treffen. So ist es ja nicht. Ja. Alleine unterwegs, ne? Habe ich jetzt keinen Bock, aber... Ihr müssten auch irgendwo hin, wo es auch weg von einem Gebiet, wo man mit der Autobahn schnell hinkommt. Also irgendwie Bayerischer Wald wäre gut vielleicht. Ne? Traunreuth, Alter. Oder ja, aber Traunreuth... Das ist halt Flachland. Ja. Ja. Also komm, eine halbe Stunde bin ich in den Alpen drin. Ja, aber Traunreuth ist schnell geplündert, weil da viele Russen sind. Ach so. Also, ja. Mir geht ja diese ganzen Zombie-Diskussionen auf den Sack. Aber warum? Das ist doch so mega spannend. Nee, ist nicht. Was nie passieren wird. Ja, drum ist es ja auch so spannend, drüber zu philosophieren. Weil es nie so passieren wird, wie alle das darstellen. Okay. Wenn überhaupt. Wie würde es denn passieren? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, wie kannst du das eine verneinen, aber dafür kein anderes Szenario dann quasi als das setzen, was richtig ist? Wie ich das kann? Ja. Einfach so. Ich mache es einfach. Ja, tut's. Einfach so. Ja, einfach so eiskalt, weißt du? Einfach so, einfach kalt. Ja. Ja. Ja, was sagt man da dann? Nichts. Mit dir kann man keine Was-wäre-wenn-Szenarios durchsprechen, weißt du das? Nee, nicht wirklich, weil das hat meine Schwester immer gefragt. Oder meine Schwester hat es immer gefragt mit den idiotischsten Szenarien, die du dir nur vorstellen kannst. Und mir ist das immer so auf den Sack gegangen, weil das so dumm war. Das stelle ich mir bestimmt voll lustig vor. Geschädigt. Ach komm schon, dann erzähl mal, was sie erzählt hat. Ich weiß es doch gar nicht mehr. Es war einfach nur so, was wäre, wenn du, keine Ahnung, einfach nur Bullshit. Das ist schade. Weil deswegen habe ich einfach auf diese Diskussion, habe ich erstens null Bock und zweitens sehe ich da auch keinen Sinn dahinter. Ja. Weißt du was? Du bist du und ich bin ich und es ist gut so. Ja. Und auf dieses Zitat hören wir jetzt auf. Du traust dich. Ja, ich traue mich jetzt. Dann musst du auch abmoderieren. Ja, das habe ich doch. Ja, einfach nur, wir hören jetzt auf, oder was? Ja, klar. Okay, das nächste Mal mache ich die Abmod. Also dann, liebe Zuhörer, es war mir eine Ehre. Macht's gut. Ja, servus.